willkommen. Hier ist wieder Rim Protection. Wie ihr hört, habe ich kaum noch Schnupfen. Sehr gut. Ralf ist auch wieder dabei. Genau, ich bin auch wieder am Start. Sensationell. Wer gestern von euch, oder beziehungsweise muss man ja heute sagen, weil er in der Nacht das All-Star-Game gesehen hat, wird mitgekriegt haben, dass die Western All-Stars, wie wahrscheinlich erwartet, die Eastern All-Stars ordentlich zerschreddert haben. Was meiner Ansicht nach ein ziemlich gutes Bild über die Leistungsfähigkeit der beiden Conferences abgibt, aber dazu vielleicht später mal mehr. In jedem Fall, All-Star Weekend ist rum, dementsprechend haben wir uns überlegt, wir machen eine thematisierte Episode des Podcasts. Wir wollen uns heute generell erstmal mit den All-Star-Nominees beschäftigen, ist vielleicht ein bisschen spät, aber ist ja am Ende egal. Wir wollten halt einfach mal generell diskutieren, vielleicht habt ihr auch eine Meinung dazu. Dann schauen wir uns ein bisschen später im Podcast, schauen wir uns generell an, wie überhaupt das Voting-System so als solches funktioniert. Werden vielleicht mal ein bisschen diskutieren, was wir uns da für Verbesserungen wünschen würden. Der richtige zweite Teil ist dann unser Teil Rookies to Watch. Ralf und ich werden jeweils unsere drei besten Rookies to Watch vorstellen und euch sagen, warum das die Zukunft der NBA ist. Und ganz zum Schluss, je nachdem wie viel Zeit wir noch haben, mehr detaillierter oder weniger detailliert, werden wir uns dann noch mit bestimmten Trade-Gerüchten auseinandersetzen. Denn ihr wisst ja alle, die Trade-Deadline naht mit großen Schritten. Entsprechend ist der Markt momentan heiß. Also wollen wir mal loslegen. Wie schon gesagt, erster Teil, All-Stars. Nominees haben wir ja besprochen, beziehungsweise habt ihr sicherlich gesehen. Kann ich nochmal kurz zusammenfassen. Starting Five für den Osten. Dwayne Wade, Kyle Lowry, LeBron James, Paul George und Carmelo Anthony. In den Reserves, also von den Coaches gewählt. Chris Bosh, John Wall, Paul Millsap, DeMar DeRozan, Jimmy Butler, Andre Drummond, Isaiah Thomas, Paul Gasol und Al Horford. Im Westen, Starting Guards, Steph Curry und Russell Westbrook. Und dann drei Forwards, wie auch im Osten, Kobe Bryant, Kevin Durant, Kawhi Leonard. Auch da auf der Reservebank, allerdings ein paar weniger, weil im Fall vom Osten musste ja Chris Bosh verletzt ersetzt werden, stehen Chris Paul, LaMarcus Aldridge, James Harden, Anthony Davis, DeMarcus Cousins und Klay Thompson sowie Draymond Green. Also drei Warriors, insofern ein deutliches Zeichen, wo der Meister derzeit steht und wie die Spieler auch angesehen sind. In jedem Fall, ich persönlich fand einige der Wahlergebnisse mal wieder ein bisschen daneben, was typisch ist meiner Ansicht nach häufig für die NBA, weil es halt gerade das direkte Voting für die Startplätze ist meiner Ansicht nach ein absoluter Popularitätscontest, was gegenüber manchem Spieler so nicht wirklich fair ist, denn es gibt halt einfach Spieler, die aufgrund ihres Status, wie zum Beispiel Kobe Bryant, aber auch ein Dwayne Wade, ein Standing haben an das, oder ein LeBron James ein Standing haben, an das die wenigsten jüngeren, beziehungsweise vielleicht nicht ganz so erfolgreichen bisher Spieler überhaupt drankommen können. Also die Chance auf einen Starting-Spot ist extrem gering, wenn du in jeder Conference drei Leute hast, die eigentlich quasi fest gebucht sind. Das Beispiel für mich wäre jetzt Dwayne Wade. Dwayne Wade will nicht in Rente gehen, insofern ist das jetzt kein Vote nach dem Motto, oh, den sehen wir nie wieder, den werden wir schon noch ein paar Jahre schon sehen, keine Angst. Für mich ist das unverständlich. Dwayne Wade hat in so gut wie allen Kategorien die schlechtesten Werte seiner Karriere. Punktemäßig ist er so schlecht wie seit seiner Rookie-Saison nicht mehr. Assists und Rebound-technisch ist er so schlecht wie noch nie. Blocks, wo er früher mal als relativ kurzer Shooting Guard immerhin einen bis anderthalb Blocks in der Saison hatte, sind wir auf 0,5 gefallen. Die Defense ist mittlerweile sehr löchrig. Und wurftechnisch sind wir bei 46%, was jetzt nicht schlecht klingt, aber für den Dwayne Wade ist das die schlechteste Quote seiner gesamten Karriere. Insofern sehe ich da nicht so richtig die Nominierung für die Starting Five aus dem einfachen Grund, weil wenn ich mir einen Isaiah Thomas angucke und nicht nur seine Stats, die besser sind als die von Dwayne Wade, aber vor allen Dingen auch die Wichtigkeit für das Team, für Boston, muss ich sagen, hätte sich dadurch alleine schon die Nominierung meiner Ansicht nach verdient. Wade ist auch wichtig für Miami. Aber Wade ist, wenn man das prozentmäßig sieht, also wenn wir uns angucken, für wie viele Punkte er direkt verantwortlich ist und dementsprechend auch für welchen Prozentsatz der Offensive des Teams, dann ist da ein Isaiah Thomas ein ganzes Stück weiter vorne. Ein anderer Kandidat für mich, der in die Startelf gehört hatte, genau wie Isaiah Thomas natürlich auch nominiert, aber eben von den Coaches, ist John Wall. Ich meine, wie viele Leute müssen keine Ahnung von Basketball haben, damit man mit Zahlen wie 20 Punkte pro Spiel, 9,9 Assists pro Spiel, 4,5 Rebounds pro Spiel und 2,1 Steals pro Spiel nicht Starting Point Guard im All-Star Game ist. Ich meine, was läuft da falsch? Bin ich ganz ehrlich. Also vor allen Dingen, weil Washington nicht kein kleiner Medienmarkt ist. Also es ist nicht so, als ob man Washington nie sieht. Ja, das Team spielt derzeit eine gehörige Grütze, aber das ist nicht seine Schuld. Das liegt unter anderem dran, weil das Team entsprechend einfach mit viel Verletzungspech zu kämpfen hatte, gerade mit Bradley Beal, was unheimlich wichtig ist für die Balance und die Chemie im Team zwischen Wall und Beal im Backcourt. Insofern, ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, vor allem wenn man sieht, dass Wall sich sowohl bei Punkten verbessert hat, als auch, und das ist das Wichtigste, weil das einer der größten Vorwürfe war, die Wall immer mit den Wall immer zu tun hatte, dass er halt ein reiner Driver bzw. Cutter ist als Spieler. Er hat sich von 30 auf 35% von 3 gesteigert. 35% klingt jetzt nicht wahnsinnig, aber er hat gleichzeitig seine 3-Punkt-Field-Goal-Attempts gesteigert. Das heißt, er hat nicht nur mehr genommen, sondern auch mehr getroffen. Und das für mich ist zeichnet auch einen großen Spieler aus, seinen Stil zu verbessern, was eine Sache ist, die Dwayne Wade nie gemacht hat und die ihm jetzt irgendwo auf die Füße fällt im Alter, wenn der Speed in den Beinen nicht mehr so da ist wie früher und du hast keinen ordentlichen Jumpshot, zumindest keinen von draußen, dann wirst du deine Probleme haben, auf Dauer der Topscorer deines Teams zu sein. Wie gesagt, Es gibt einen anderen, wo vielleicht einige gesagt haben, einfach weil die Knicks ja nun nicht so stark spielen, ob der in die Startelf gehört. Und dem Argument könnte ich mich anschließen. Ich will aber da beide Seiten zeigen. Wir haben Carmelo Anthony. Ja, er macht nur noch 21,4 Punkte im Spiel, aber er hat auch seine Rebounds gehabt auf 7,9, was der zweitbeste Wert seiner kompletten Karriere ist. Er gibt 4,2 Assists pro Spiel, was der beste Wert seiner Karriere ist. Er nimmt so wenig Field Goal Attempts wie seit seiner Rookie-Saison nicht mehr, was für einen Volume-Shooter wie Carmelo Anthony, genau wie die Passquote, ein ganz klares Zeichen dafür ist, dass er sich in den Dienst des Teams stellt und dem Gameplan folgt und nicht einfach nur sinnlos drauf feuert. Und das sind natürlich für mich dann Argumente, wo ich sage, als Anführer eines Teams und dafür, was er für Leistung bringt, hat er meiner Ansicht nach verdient, in die Startelf zu kommen. Ich bin, und darüber werden wir später dann noch zu reden haben, aber ein Verfechter davon, dass es eine feste Center-Position geben soll. Und ich sehe, dass es im Osten einen Big Man gibt, der sich extrem gebessert hat in allen Kategorien und der dominante Spieler seines Teams ist. Und das ist Andre Drummond. Mit 17 Punkten, fast 15 Rebounds, 1,5 Blocks und noch viel wichtiger 1,6 Assists als 1,6 Steals als Center. Ja, dazu kommen 51% Field Goal Quote. Das klingt jetzt nicht viel. Er hat aber letztes Jahr schon 51% gehabt und ähnlich wie im Fall von John Wall mit den Dreiern nimmt Drummond im Schnitt zwischen 2 und 3 Field Goal Attempts pro Spiel mehr. Rechnet das auf die Saison hoch, dann habt ihr im Schnitt zwischen 160 und 240 Field-Goal-Versuche mehr und seine Wahrscheinlichkeit bleibt dieselbe. Das heißt, mehr Volume bedeutet bei ihm nicht automatisch, dass sich seine Werte verschlechtern, was häufig der Fall ist. Insofern wäre mein Argument, obwohl ich verstehen kann, dass in Carmelo Anthony drin ist, bin ich einfach der Meinung, genau wie bei John Wall für Dwayne Wade oder Isaiah Thomas für Dwayne Wade, Andre Drummond hätte den Starting-Spot verdient gehabt, alleine durch seine Stärke, durch seine Präsenz, aber vor allen Dingen auch eben durch seine wahnsinnige Entwicklung. Aber ähnlich wie, ich denke mal, bei Wall, wird auch Drummond in gewisser Sicht abgestraft dafür, dass sein Team so in diesem naja, in diesem Vorhöllenbereich spielt, so 500 Ball, nicht nach oben, nicht nach unten, vernünftig dabei, aber nicht pralles, dazu ist Detroit ins Medium-Markt, das heißt, Detroit hat nicht die Abdeckung, das heißt, so viele sehen Andre Drummond beim Dunken nicht. Wenn die das tun würden, dann hätten sie bin ich mir sicher, direkt reingewählt. Kann man nicht viel machen. Im Westen, muss ich sagen, wurde meiner Ansicht nach ein guter Job gemacht, größtenteils. Also da gibt es für mich, wie gesagt, manche mögen da eine andere Ansicht haben, aber für mich ist das ein guter Job. Es gibt zwei Sachen, die mich persönlich stören. Die erste Sache ist, warum kann Kobe Bryant, kann die Liga, können die Coaches, können die Spieler nicht sagen, Kobes letzte Saison, wir wählen ihn, er kommt definitiv rein, aber wir nehmen ihn aus dem Starter-Voting raus. Was mich persönlich nervt, aus dem einfachen Grund, weil wir haben es jetzt 2 Jahre in Folge gehabt, wo Kobe jedes Mal verletzt war, obwohl klar war, dass er verletzt war, dass die Saison für ihn vorbei ist, haben die Leute weiter wie die Blöden gewählt und er war dann in der Situation zu sagen, ach hier komm, wem gebe ich denn meinen Starting-Spot? Sorry, aber das ist für einen Arsch. Und ja, Kobe hat es aufgrund seiner Legacy, also versteht mich da nicht falsch, ich sage nicht, dass Kobe ein Eierkopf ist oder ein Schwachmat und es nicht verdient hat, aber es ist seine letzte Saison und er spielt Kacke. Und er ist ein alter Mann und es gibt gerade im Westen einen Arsch voll Spieler, die ihm locker das Wasser reichen können mittlerweile und sogar noch mehr, denen er nicht das Wasser reichen kann, so wie es jetzt ist. Wir reden nicht über, das ist glaube ich der Fehler, der häufig gemacht wird, wir reden nicht über 1998, 2000, 2010 oder 2011 Kobe, wir reden über 2016 Kobe. Und 2016 Kobe hat es verdient, zum All-Star-Game zu gehen, definitiv für seine Verdienste, für seinen Ehrgeiz, für alles, für was er steht, aber nicht als Starter. Er würde so oder so erst Kobe. Er würde so oder so 20 Minuten spielen, 25. Es ist für mich aber einfach ein Zeichen, auch irgendwo für einen Sportler, zu sagen, okay, ich finde die Geste gut, dass ihr mich wieder reingewählt habt, obwohl meine Nummer nicht so sind. Alles schön und gut, aber es gibt Jungs, die sind besser als ich und die haben das verdient, weil die sich seit 2-3 Jahren den Arsch abspielen und die haben das jetzt verdient, reinzukommen. Ich war's 18 Mal, jetzt das 18. Mal, es reicht, ich kriege meine 18 ja trotzdem, aber ich gebe meinen Starting-Spot weg. So, und das ist einfach mein Argument, wo ich sage, setzen auf der Bank, alles schön und gut, dann wird jetzt wieder gefragt, na, wer hätte es dann verdient, in die Startelf zu kommen, in die Starting Five, ich sage aber Startelf, aber das ist so. Zu viel Fußball. Ich muss, ja, aber ich versuche es dann nochmal einzudeutschen. Starting Five, wer hat es verdient, in die Starting Five zu kommen? Meiner Ansicht nach gibt es da 4 Leute, wo ich sage, definitiv. Der erste ist Draymond Green. Da stellt sich für mich eigentlich keine Frage. Draymond Green, überragende Steigerung in allen Disziplinen. Mit 7,2 Assists vom Power Forward, da platzt dir der Sack vor lauter Freude, wenn du passen magst und Big Man, die in der Lage sind, einen Pass zu spielen. Der nächste ist der Marcus Cousins. Über 20 Punkte, über 10 Rebounds, 2 Blocks und ich glaube mittlerweile 4 Assists im Schnitt als Big Man. Na, Heidewitzka, Herr Kapitän. Obwohl er keinen Bock hat, unter dem Coach zu spielen. Das sollte man da auch irgendwo mit einbeziehen, weil wenn ich jetzt unter dem Coach spiele, wo ich keine Lust habe, weiß ich persönlich nicht, wo wäre seine aktuelle Leistungsgrenze, wenn er unter dem Coach spielen würde, mit dem er per Du einfach mal mehr Feel Good hätte. Ja, wobei ich sagen muss, ich weiß mittlerweile ehrlich gesagt nicht, egal was man dazu teilweise von den Kings hört, ich bin mir mittlerweile nicht so sicher, ob das Ganze nicht einfach nur sinnlos gestreut war. Das kann auch sein. Am Anfang der Saison, dass Carl Boogie verkaufen wollte, traden wollte, ich immer mit dem Scheiß eindeutschen, ich bleib beim Englischen jetzt, dass Carl Boogie traden wollte, wo ich persönlich sage, vielleicht haben sie es gemacht, weil sie wollten, dass Carl sagt, okay, wir traden Boogie, weil Boogie so stinkig ist, dass er getradet werden soll, dass er selber sagt, er will getradet werden. Jetzt die Geschichte mit Cousins will nicht unter Carl spielen, obwohl er, wie wir gerade festgestellt haben, die beste Leistung seiner bisherigen Karriere bringt. Wenn so aussieht, ich habe keinen Bock, ja, dann würde ich mir wünschen, dass alle Spieler in der NBA keinen Bock haben, weil dann würden wir, glaube ich, Spiele sehen, die 150 zu 150 ausgehen. Ja. Also wenn das kein Bock Basketball ist. ist es meiner Ansicht nach nicht. Meiner Ansicht nach ist das, will die eine Hälfte der Kings vielleicht Carl loswerden, weil der Meinung sind, das ist ein alter Mann. Und die andere Hälfte will Boogie loswerden, weil die sagen, Carl ist ein großer Coach, aber Boogie müsste mehr bringen oder was weiß ich, oder wir sollten jetzt eincashen, denn der verlängert ja nicht. Ich denke, da müsste einfach mal hin auf den Tisch sein, aber das ist wieder eine andere Thematik. Jedenfalls Boogie, LaMarcus Aldridge, genauso, wechselt das Team, kommt in ein komplett neues System, denn das muss man auch mal dazu sagen, und ist Leistungsträger in dem Team. Die Stats haben sich nicht großartig verschlechtert, ist immer noch ein Top-Spieler, und gerade wenn man sich anguckt, was die Spurs als Team leisten, was für ein wichtiger Teil er da ist, muss ich einfach sagen, auch da eigentlich verdient, in der Starting Five zu stehen. Und der Letzte, und das ist für mich, also normalerweise müsste man sagen, er müsste immer in der Starting Five stehen, solange er noch spielt. Das ist zum Beispiel ein Spieler, wo ich sage, der gehört für mich eigentlich fast immer in die Starting Five, ist Chris Paul. Chris Paul für mich, und da stimme ich Charles Barkley vollkommen zu, wenn du die Clippers siehst, ja, Blake hat vielleicht mal keinen Bock und DeAndre hat mal wieder einen geistigen Aussetzer, aber Chris Paul ist wahrscheinlich der beste Leader in der NBA. Ja. Wie der eine Offense laufen lässt, wie der die Leute auf dem Feld motiviert, wie der die Leute abseits des Feldes motiviert, das ist für mich der beste Leader in der NBA. Seine Stats sind so gut wie immer gleich, um die 10 Rebounds, zwischen 17 und 20 Punkten, meistens zwischen 40% und 45% von 3 im Spiel. Also Konstanz ohne Ende, vielleicht nicht der größte Flashy, und dadurch, dass LA mittlerweile oder die Clippers mittlerweile nicht mehr unbedingt Lob City sind, also sie machen es noch, aber nicht mehr so extrem wie noch vor 3 Jahren, muss man sagen, ist er da vielleicht ein bisschen rausgefallen. Insofern weiß ich nicht. Das wären meine 4 Leute, wo ich gesagt hätte, die hätten es verdient, und dafür hätte Kobe meiner Ansicht nach mal seinen Platz abgeben dürfen. 2 Leute will ich noch nennen, die meiner Ansicht nach übersehen wurden. Und das ist in beiden Fällen, in einem Fall kann man es vielleicht nachvollziehen, im anderen nicht. Damian Lillard mit 24 Punkten, 7 Assists, 4,4 Rebounds und immerhin 36% von 3. Und das bei der Menge an Dreier, die da nimmt, und wieder in quasi ein aufgeschlitztes Portland-Team führt, dass die immer noch einen 500-Rekord haben, nachdem sie alle Spieler der Starting Five außer Lillard abgegeben haben. Alle. Nicht einer mehr da. Das ist ein komplett neu zusammengestelltes Team. Die spielen 500-Ball. Lillard führt die an. Und das ist eine Schande, dass der zu Hause sitzt oder zu Hause sitzen musste. Das finde ich also absolute Krönung, wenn ich sehe, mit was für einer Leistung, ja, punkte und technisch super James Harden, aber mit was für einer Leistung seines Teams, und dann vergleicht man mal bitte die Deckel der Teams, wo die sind, ja, wo das Potenzial aufhört, dann muss ich sagen, da liegen die Houston Rockets aber weit vorne, und der kommt ohne Probleme in das All-Star-Game, wo ich sage, und Damian Lillard wird außen vor gelassen. Ein anderer Spieler, wo vielleicht einige sagen würden, naja gut, ist zu begrenzt, muss ich aber ganz ehrlich sagen, warum nicht? Irgendwo hat er sich trotzdem erarbeitet. DeAndre Jordan, 12 Punkte, 14 Rebounds, 2,3 Blocks und das Ganze bei nur 1,2 Turnovers und 70% Field Goal Quote. Ja, der dankt nur. Scheiß drauf. Ja, was soll's? Aber die Nummern insgesamt, das ist ein Double-Double. Soweit ich weiß, liegt er auch unter den Top 3 der Double-Double-Sammler. Der ist eine wichtige Defensivstütze, und ich finde, das sollte auf Dauer auch irgendwo mal belohnt werden, zu sagen, du spielst jetzt konstant auf einem Level, du bist vielleicht nicht der Scorer schlechthin, aber Joakim Noah und auch Tyson Chandler waren auch schon All-Stars. Insofern, warum denn nicht? Also, keine Ahnung, so viele dominante Big Men, wie man auch in den entsprechenden Nominierungslisten sieht, gibt es einfach momentan nicht. Warum soll man dann also einen, der vielleicht nur defensiv dominiert, aber dafür richtig, außen vor lassen? Sehe ich, finde ich, für einen Arsch. Aber gut, wie gesagt, da bin ich vielleicht der Einzige. Insofern, ja. Naja, vielleicht nicht unbedingt der Einzige. Ich glaube, einfach ein Punkt, den du da, das merkt man auch, wenn man die Stats durchgeht und sich anschaut, wer die Starter sind und überhaupt auch mit die Nominierten, dann auch von den Coaches. Ein Punkt, der irgendwie beim All-Star-Game komplett untergeht, ist einfach die Würdigung von Defense. Das merkt man, wie gesagt, die Stats in Bezug auf Rebounds, was du da jetzt angesagt hast, und Blocks. es interessiert gerade bei der Starting Five, die Fans interessiert das nicht mehr. Die wollen Scoring, Scoring, Scoring. Man sieht es daran, wie jedes Jahr die Schallmauer von Punkten insgesamt pulverisiert wird. Und ist das, weswegen du das All-Star-Game scheiße findest. Genau, aber darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Interessanterweise da der Widerspruch, da wollte ich aber vor uns nicht direkt reinkrätschen. Im Osten ist ja eigentlich, du hast ihn ja auch angesprochen, mit Wade und Thomas. Wenn ich persönlich da an das Spiel denke, was ich mal gesehen hatte, Boston gegen Cleveland, ja, da war Cleveland mit der zweiten Garde angetreten. Also kann man ja vom Ernst des Spiels das schon mit einem All-Star-Game vergleichen. Was er da für Pässe rausgezaubert hat, dass da ein Dwayne Wade dasteht, ist am Ende irgendwo noch so ein bisschen eine Mischung aus Glam-Faktor und es ist halt Dwayne Wade. Das ist so dieser Punkt, worauf ich jetzt halt auch zu sprechen komme, was mir einfach bei diesem All-Star-Game, hauptsächlich bei dem All-Star-Game, das Weekend an sich ist ja unterhaltsam, aber was mir bei diesem All-Star-Game abgeht, ist dieser Mist mit dem Glam-Faktor. Ich meine, ja, die sollen sich nicht wie in einem Finals gegenseitig, ja nicht um die Ellbogen ins Gesicht schlagen. Aber sag mal nicht Glam-Faktor. Ich glaube, Glam-Faktor, da würden unsere Zuhörer vielleicht denken, dass du die ganze Cheerleader-Show meinst. Okay, dann eher Show-Faktor. Das ist vielleicht sinnvoller, das stimmt. Dass da einfach nicht mehr so wirklich auf andere Sachen geachtet wird. Also ich meine, wir beide haben uns vor, ich glaube, 3 Jahren hingesetzt, haben gesagt, jetzt ist mal wieder die Möglichkeit, Basketball zu gucken, weil man da doch dann, das Internet wurde immer größer, das wurde alles verbreiteter. Das Internet, ja, da müssen wir uns alle noch zurechtfinden, das ist nämlich Neuland, ist ja. Das. Denk dran. Und uns ist da teilweise das Gesicht eingeschlafen, nicht wie beim vorgestrigen Dank-Contest vor positiver Unterhaltung, sondern weil wir einfach dachten, ist das deren Ernst? Und beim Celebrity Game ist uns das Gesicht eingeschlafen, weil wir nie erwartet hätten, dass die tatsächlich so vernünftig Basketball spielen. Eben, das ist einfach, ich weiß nicht, ja, wie gesagt, ich setze nicht voraus, dass die knallharte Defense spielen, aber dass da 10 Mann auf dem Platz spielen, die eine Defense à la James Harden spielen, darauf habe ich auch keine Lust. Weil, was soll denn das? Da wird kein Kontakt überhaupt irgendwie gesucht, da wird nicht versucht, irgendwie zu verteidigen. Nee, ich mache nochmal 3 Schritte Platz, dass die einen L.A.U.P. machen können mit Doppelbande und dann nochmal wie ein Snap beim Football, irgendwie irgendwelchen Mist, den ich da einfach nicht sehen will. Die Leute finden es toll, finden es unterhaltsam, freuen sich über einen, wie gestern, 196-73, wo ich mir einfach nur an den Kopf fasse. Gut, könnte man jetzt so sagen, wie denke ich jetzt über das Rookie All-Star Game? Ja, am Anfang hatte ich auch, wir hatten das Ergebnis gewusst, bevor wir es geguckt haben, habe ich auch erstmal gedacht, auch so ein Quatsch ohne Defense, aber mein Gott, das sind 19, 20-Jährige, die über den Platz springen, das wirkt komplett anders, als wenn dann ein James, Anthony, vielleicht auch noch zu anderen Zeiten ein Kobe und Co. einfach mal so ein bisschen einen Dicken auf dem Platz markieren können, das mal vielleicht machen, ohne wie sonst in der Saison arrogant dazustehen, weil da in der Saison ist es arrogant, beim All-Star-Game ist es, oh, er will seine Fans unterhalten. Warum? Also, ich meine, in den 90ern sah das auch noch anders aus. Da ging es darum, deine Conference zu vertreten, dein Team zu vertreten in einem All-Star-Game. Heutzutage ist das so, yo, ich bin im All-Star-Game und jetzt lass uns doch mal eine geile Show machen. Der Ehrgeiz ist raus, da gebe ich Ralf irgendwo recht. Das ist was mir, und da muss ich sagen, dass das Rookie-Game, da gebe ich Ralf auch vollkommen recht. Für mich war das einfach richtig großer Fun. Und zwar ist im einfachen Grund, weil, wie Ralf sagt, nicht nur, dass das junge Kerle sind, das sind junge Kerle, die ihr erstes, zweites Jahr NBA spielen, das heißt, die müssen sich dort zurechtfinden, die haben es jeden Tag mit knallharter Defense zu tun und müssen und arbeiten jeden Tag an sich. Und insofern muss ich ganz einfach sagen, das ist für mich dann einfach so, wir lassen mal richtig die Sau raus dort auf dem Platz, wir zeigen mal, was wir können. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das sollen die Jungs machen, dafür ist es da. Aber beim All-Star-Game, wie gesagt, ich muss dort nicht, ich brauche dort keine flagrant Fouls und Technical Fouls und schlag mich dort was. Was ich beim All-Star-Game, wie gesagt, gerne sehen würde, ist einfach ein gewisser Ehrgeiz, zu sagen, okay, du kannst doch Show machen. Du musst doch nicht jeden Fastbreak hinterherrennen. Dann sagst du halt, du lässt ihn laufen und im Gegenzug lässt das andere Team den anderen laufen und ihr habt euch beide nicht genommen und nicht gegeben. Und alles ist in Ordnung. Aber, sorry, wie Reis schon sagt, einen Schritt aus dem Weg zu machen, wenn einer dort auf mich zurennt und mich mir posterizen will, da muss ich doch schon den Anspruch an mich selber haben, als Starspieler der Liga zu sagen, Freundchen, ich zeig dir mal hier, wo Poster Rising der Locken hat. Ich geh mal hoch und block dich jetzt mal knallhart weg. Das wird ein schönes Poster. Genauso, wenn man sich halt überlegt, dass eben Spieler wie Westbrook, wie Durant, wie Curry, wie Leonard für ihre Defense bekannt und sind, genau wie Chris Paul. Ja, das sind Spieler, die und Davis, das sind alles Spieler, die sind für ihre Defense auch bekannt. Das sind nicht nur Scorer, das sind Leute, die dir auch, die dir so unheimlich schwer machen. Ja, LeBron ist nicht umsonst dafür bekannt, alle 5 Positionen guarden zu können. Also das sind so für mich Geschichten, wo ich einfach sage, du musst doch einen gewissen Ehrgeiz haben, du musst doch einen Anspruch an dich haben und einfach zu sagen, komm, ja, wir wollen dir eine gute Show bieten, ja, vielleicht verteidigen wir nicht ganz so hart, ein bisschen körperloser, aber wir reden ja hier nicht von Sachen wie, der kommt beim Fastbreak, die rennen beim Fastbreak gar nicht erst hinterher oder die nehmen Dreier von sonst wo und da ist keiner, der sie deckt. Wortschutz, wir reden von Sachen zum... Von normalen Spielzügen. Wir reden vor allen Dingen von der Sache, die wir auch im Titel unseres Podcasts haben. Rim Protection. Wenn ich verdammt nochmal neben dem Rim stehe, dann protecte ich den. Dann mache ich nicht einen Sidestep und sage, hui, absoluter Essig für mich auch. Ich meine, wir werden uns das gestrige dann nachher mal reinziehen. Aber wenn ich schon die Zahl sehe, vor allen Dingen weiß ich dann, wenn früher war es ja wenigstens noch, vor 2-3 Jahren, da war es ja wenigstens immer noch so, dass es geben und nehmen war und die quasi gleich auf waren. Wenn ich jetzt sehe, dass der Westen mit 20 Punkten Abstand gewonnen hat, dann weiß ich aber auch, dass der Osten wahrscheinlich schon nach der Halbzeit gesagt hat, naja gut, okay, geschenkt für dieses Jahr. Also, keine Ahnung. Was uns natürlich gleich anschließend zur ganzen Nominierungsprozedur irgendwo bringt. Ich persönlich hatte es ja schon anklingen lassen, dass, ich würde gar nicht so viel ändern. Das Einzige, was ich persönlich ändern würde, Small Ball hin oder her, ist einfach die Center-Position wieder einführen. Du konntest es vielleicht vor 2, 3, 4 Jahren argumentieren, es gibt keine dominanten Big Men in dem Sinne mehr. Das kannst du mittlerweile nicht. Paul Gasol spielt bei Chicago größtenteils Center, wenn er spielt, war beim All-Star-Game und hätte eigentlich auch die quasi nicht der Ersatz für Butler sein sollen, sondern hätte eigentlich direkt rein sollen mit seinen Statistiken. Fast 20 Punkte, 11 Rebounds, 1,5 Blocks und 1,5 Steals, 4 Assists. Ich meine, also sorry, viel mehr bringen Dwayne Wade und Kyle Lowry auch nicht jeden Tag. So, dann hast du im Westen Davis, DeMarcus Cousins, sicherlich ab nächster Saison, wenn man sieht, was er jetzt schon bringt, Karl Anthony Towns. Dazu hast du im Osten einen Andre Drummond, einen Greg Monroe. Okafor würde ich auch nicht vergessen. Okafor, gut, wobei der auch erst im Kommen ist, aber ja, wie gesagt, du hast wieder richtige Big Man dabei. Insofern gibt es für mich keine Legitimierung mehr zu sagen, es gibt keinen separaten Center-Spot, mal abgesehen davon, dass es auch ein bisschen weltfremd ist, weil ja, Small Ball ist schön und gut und einige Teams spielen es, aber so gut wie die meisten Teams spielen es eben nicht. Es gibt vielleicht, wenn es hochzählt, 3 Teams, die richtig Small Ball spielen. Das eine ist sind die Warriors, wobei du da sagen musst, oh, da ist Bogut nach wie vor Starting Center. Das andere Team, das jetzt auf Small Ball setzt, ist Indiana, wobei du auch da sagen musst, dass es den ihrer Starting Five, die Small Ball spielen. Wenn sobald eine Auswechslung kommt, steht Miles Turner wieder auf dem Platz, was auch ein Big Man ist. Und wer spielt noch Small Ball? Also jetzt eigentlich bis auf die. Naja, eigentlich könnte man die Hawks da ein bisschen mit reinnehmen. Ja, und die Hawks mit einem relativ kleinen Center in Horford, wobei du eben sagen musst, Paul Millsap ist ja dafür nicht unbedingt der kleinste. Für die Power-Forward-Position. Aber wie gesagt, das sind die einzigen 3 Teams, die wirklich volle Kanne erstmal auf Smallball setzen. Der Rest, selbst die guten Teams, Cleveland spielt mit dem Timofey Mozgov als Starting Center. Ja, die Chicago Bulls spielen entweder mit diese Saison mit Nikola Mirotic, da haben sie Smallball versucht, haben sie in die Tonne gehauen, jetzt ist Paul Gasol Starting Center, insofern beziehungsweise Joakim Noah. So, selbst OKC spielt mit einem richtigen Center von der Größe, mit Enes Kanter. Ja. San Antonio sowieso, Tim Duncan von Power Forward mit seinen 7-7-1 auf Center gemoved, wenn er spielt. Ansonsten haben die eben auch noch LaMarcus Aldridge, der auch fast 7 Fuß groß ist und auch Center spielen kann. Dann gehst du weiter zu den jüngeren Truppen. Wie gesagt, wir haben Philly gesagt, da springen drei Center rum, die alle vielleicht mal was auf der Kirche haben können. In New Orleans hast du nicht nur Kendrick Perkins auf der Bank rumhängen, sondern du hast eben in der Startelf, wenn er fit ist, auch Omar Asik, den sie sich von Houston geholt haben. Houston spielt mit Howard. Also ja, die meisten Teams haben mittlerweile ein oder zwei Spieler in ihrem Arsenal, wo du sagst, das sind Small Ball Center oder halt Power Forwards, wie auch immer. Aber das ist eine taktische Variante, das ist nicht im Prinzip wie die meisten anfangen zu spielen und wo die meisten Minuten liegen. Deswegen mein Argument mittlerweile wieder, macht eine Center-Position oder ganz einfach Center / Forward in einem, das quasi am Anfang der Saison oder nicht am Anfang der Saison, aber zum Anfang des Votings von der Liga beziehungsweise von den Trainern, vom Ausschuss, wer auch immer, gesagt wird, dieses Jahr ist ein Center-Jahr, wir haben genug gute Big Men, die zur Auswahl stehen, oder wir haben ein Forward-Jahr, wo wir sagen, dann nehmen wir den Center als einzelne Position raus. Da kann zwar da reingewählt werden, das ist aber kein Muss. Insofern, das könnte man variabel gestalten. Ich persönlich wäre für einen festen Center-Spot. Hat auch meiner Ansicht nach einfach was damit zu tun, dass der Center nicht umsonst mehr oder minder irgendwann ausgestorben ist, weil er einfach nicht so coole Dunks gebracht hat wie die Small Forwards, Point Guards und Shooting Guards. Ja, und einfach halt der irgendwann nur noch ein Defensivanker war. Insofern, das ist mein Argument. Ralf hat, glaube ich, ein anderes. Ja, ich wäre nämlich zum Beispiel ein bisschen radikaler. Ich denke mal, einige Fans würden sich das vielleicht fühlen, wie auch manche Wirtschaftsbosse, wenn die Regierung mal regulierende Ideen hatten. Ich würde es radikaler regulieren. Ich würde zum einen erstmal sagen, für jede Position, natürlich, es gibt Tweener, aber dann gehe ich einfach von der regulären Startposition aus. Für jede Position wird eine Art extra Voting gemacht. Und um auch irgendwo da ein bisschen Ordnung reinzukriegen und auch von diesem einfach nur, ich wähle den besten Showspieler wegzukommen, da wird einfach nach den Stats geguckt. Wir reden hier vom All-Star-Game. Ich meine, das soll die Repräsentation der Besten der aktuellen Saison sein. Also setzt sich ein Komitee zusammen. Wie man das am Ende zusammenstellt, ist gar nicht so schwierig, denn es gibt Analytics und man sagt dann einfach, man legt für bestimmte Positionen, gibt es halt ein paar, ich sag's mal, festgelegte Stats, die immer so ein bisschen hervorstechen, bei den Big Men. Hauptsächlich Rebounds, Blocks, natürlich auch irgendwo die Punkte, Guards, auch wieder natürlich, Punkte sind ja irgendwo immer dabei. Punkte, Assists und sowas, bei einem Small Forward, da sie jetzt sehr variabel geworden sind, eigentlich fast alles kannst du damit beachten. Und machst einfach so eine Art Top 10, Top 5, Top 10 würde vielleicht, ja Top 5 würde ich das erstmal sagen. Und innerhalb dieser Top 5, diese Spieler pro Position können gewählt werden. Was danach dann bei der Wahl durch die Coaches wird, so eine Art, ja, was vom Rest übrig bleibt von dem, was die Spieler, was die Fans nicht gewählt haben, können sie ja dann gerne noch weiter bestimmen. Aber wie gesagt, dass da einfach wieder vernünftige, strukturierte Starting Fives auf dem Platz stehen und auch wirklich pro Position der Beste der Besten von den Fans gewählt. Und nicht einfach, wie man es jetzt zum Beispiel gestern gesehen hat, wir stellen den Russell Westbrook auf Shooting Guard, eigentlich ist er von der Starting-Position her Point Guard, nur weil es halt einfach durch das Voting so sein muss. Wenn jetzt auf Platz 3 da im Westen noch ein Guard gewesen wäre, wäre noch ein Guard auf dem Platz gewesen und auf 4 dasselbe Thema. Da kannst du in dem schlimmsten Falle... Nee, weil es 2 Frontcourt, 3 okay, Frontcourt, stimmt, hab ich vergessen, und 2 Backcourt-Wahlplätze gibt. Trotzdem würde ich bei meiner strikten Regulierung bleiben. Einfach, wie gesagt, nochmal kurz zusammengefasst. Zuerst wird eine Top-Auswahl erstellt anhand von Analytics. Wer sind die Besten der Besten auf den Positionen? Und von diesen können dann gerne die Fans wählen. Und ich weiß, damit werde ich einigen vor den Kopf stoßen. Da wird auch Diskussionen kommen. Aber dann ist doch der nicht dabei. Ja, weil er dann aber einfach aufgrund seiner Stats nicht zu den Besten der Besten gehört. Jedenfalls für seine Position. Ja, aber wie würdest du oder beziehungsweise wie verteidigst du deine Entmündigung der Fans? Denn das ist es, was ist. Am Ende ist das All-Star-Voting, seit das so gewotet wird, ein Popularitätskontest. Da geht es nicht jedes Mal unbedingt um die Leistung. Aber die Idee dahinter ist ja, oder beziehungsweise das Schöne für viele Fans ist halt die Interaktivität, weil die Fans schon kaum eine Stimme im MVP-Race haben, verglichen mit der schreibenden Zunft. Genauso wie die Spieler ja keine Stimme haben. Also persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du so machst, halte ich das persönlich eher für ein bisschen für kontraproduktiv. Ich meine, wie gesagt, das ist deine Idee, kannst du ja auch gerne so vertreten. Wenn du sowas in der Richtung willst, dann würde ich persönlich eher sagen, lass doch die Teams, also die Spieler und die Coaches, nicht anhand einer, da wird eine Liste erstellt, sondern lass die Teams und die Coaches ihre 10 Stimmen abgeben. Mhm. Jeder hat 10 Stimmen, beziehungsweise, na gut, 10 Stimmen ist blöde. Jetzt müsste man es runterstaffeln, war noch nie gut in Mathematik. Also sagen wir so, die Nummer 1 kriegt 10 Stimmen, die Nummer 2 kriegt 9 Stimmen, ja, und so weiter und so fort. So, jeder hat dann so viele Stimmen, wie das sind. Ich müsste jetzt, das wäre ja 10 plus 9 plus 8 plus 7, rechne das selber, also das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Jeder der Coaches, jeder der Spieler. Von mir aus auch Assistant Coaches, schlag mich dort. So, daraus erstellst du eine Rangliste. Und zwar nicht eine Rangliste nach dem Motto, der hat so viele Platz 1 Votes, der hat so. Nee, einfach die Stimmen am Ende, die gegeben wurden. Mhm. So, damit machst du es gut. Damit kannst du natürlich das Problem haben, wenn einer, was jetzt ich immer an zweiter Stelle genannt wurde, und der andere hat zwar die meisten Nummer 1 Nominierungen, aber dafür ansonsten Nummer, ist er gar nicht nominiert oder was. Aber wie gesagt, da könntest du von mir aus die Coaches, die Spieler zusammennehmen und sagen, okay, votet eine preliminary, also eine vorsorgliche quasi Liste. Und von der Liste können dann von mir aus die Fans wählen. Dann hast du nicht, weil Stats für mich, man sagt nicht umsonst, das ist ein Stats-Sheet-Stuffer. Also einer, der vor allen Dingen für die Stats arbeitet. Das ist schön und gut, bloß es gibt, wie gesagt, ich habe es ja gerade mit Jordan gesagt, aber es gibt auch andere Spieler, wo du sagst, die haben, selbst wenn man es betrachtet, die haben jetzt keine so wahnsinnig auffälligen Stats. LeBron zum Beispiel ist auch runter und hat irgendwann bloß noch 24 Punkte 7 und 7 gehabt, aber das gibt den Impact, den er fürs Team hat, nicht wieder. Gleichzeitig hast du, selbst wenn du deine Liste erstellst, wahrscheinlich das Problem, dass dann auch wieder bloß die populärsten gewählt werden. Ja, gut, natürlich. Die auf der Liste stehen, weil die Liste, die du machen willst, die gibt es effektiv schon als League Leaders. Das heißt, da kann jeder Fan drauf gucken. Wenn du aber sagst, lass die Coaches und die Spieler abstimmen die voramtliche Liste, von der dann quasi die Fans abstimmen können, dann kannst du sicherstellen, dass zum Beispiel Spieler, wenn sie eine gute Saison haben, wie in Mike Conley und so weiter, nicht übersehen werden und zumindest in der ersten Vorwahlliste drin sind und nicht komplett untergehen. Die stehen dann erstmal drauf und dann sagt vielleicht ein Fan, oh, den gucke ich mir mal an, weil Mike Conley auch keine extrem überragenden Stats hat, aber du kannst jeden in der NBA fragen, die werden dir alle sagen, das ist der unterbewertetste Point Guard in der ganzen Liga, und das ist auch einfach, weil das, was er macht, nicht so wow und flashy und schlagmichtot ist, sondern aus dem einfachen Grund, aber halt sein Team zum Sieg verhilft. Und da muss ich halt sagen, da würde ich eher Coaches und Spieler wählen lassen. Dann können die Fans von mir aus abstimmen. Oder und dann so, sollen die Fans, und wie gesagt, du kannst von mir aus auch die Liste mit 20 Spielern machen. Und dann sollen die Fans über alles abstimmen. Weil dann hast du sichergestellt, dass die es verdienen, sowohl in den Augen der Coaches als auch in den Augen der Spieler, auf dieser Liste stehen. Von mir aus kannst du die Einteilung mit Point Guard, Shooting Guard oder Guard, Small Forward, Power Forward, Center beibehalten. Ich sag mal so, das wird dann sicherlich auf einigen Positionen klarer als auf anderen. Ja gut, aber das ist dann einfach die Entwicklung auch momentan in der Liga. Also wie gesagt, es ist einfach, ich wünsche mir einfach irgendwie wieder mehr Struktur. Ich glaube, letztes Jahr war auch schon so wischiwaschi auf der einen Seite, aber glaube nur. Und auf der anderen, in der anderen Conference war, glaube ich, klassischer Center. Zwei Typen, die doch mal eher klassische Big Men waren. Ich habe es jetzt aber nicht im Kopf. Aber irgendwo, es ist einfach, ihr merkt schon, so richtig zufrieden sind wir nicht so mit dem Voting, weil einfach irgendwo mir persönlich diese Show zu sehr im Vordergrund steht und zu wenig auf andere Sachen geguckt wird. Auch ein gutes Beispiel, und manche werden über seine Kritik da müde gelächelt haben. Ich konnte sie aber nachvollziehen, unabhängig davon, dass ich Irving einen guten Spieler finde, aber Irving war bis Dezember verletzt und war zu Beginn des Votings, wo er noch gar nicht zurückgekommen war, mit ganz vorn dabei. Und das ist, wie ich schon angesprochen, Kobe in den letzten 2 Jahren, das ist Schwachsinn und hier sogar noch größerer Schwachsinn, weil mit dem Irving werden wir noch die nächsten 10, 12 Jahre unseren Spaß haben und hätten locker auch auf ihn verzichten können. Klar, er ist nicht dabei, aber trotzdem einfach diese Idiotie, dass ein Spieler, der fast ein Dreivierteljahr verletzt war, ganz vorne in den Votings dabei ist, weil einfach die Leute ihn mögen oder einfach einen coolen Showfaktor hat. Das gefällt mir nicht. Und vielleicht bin ich da auch zu unamerikanisch mit diesem Showgetue bezüglich des All-Star Games. Aber die können gerne das Rookie Camp gerne bleiben. Das Celebrity Match war auch super unterhaltsam. Würde ich mir alle mal lieber angucken. Da wollte ich übrigens mal drüber reden. Können wir gleich machen. Da gucke ich mir alle mal lieber an, als mich dann dazu zwingen zu lassen, besonders nachts dieses All-Star-Game reinzuziehen, wo ja dann auch noch das ewig in die Länge gezogen wird über sinnlose Timeouts. Lass es mal raus. Lass mal alles raus, was dich so an dem All-Star-Game so stört. Über diese sinnlosen Timeouts, dass die auf der einen Seite, was wir schon gesagt haben, keine Defense mehr spielen, auf der anderen Seite tun sie aber so, als würden wir jetzt eine Taktik vorgeben und machen eine Minuten-Timeout, der Ball wird eingeworfen, Ballwechsel, dann macht die andere Mannschaft Minuten-Timeout und das zieht sich in die Länge. Wir saßen da vor 3 Jahren vor dem Fernsehen und haben gedacht, Alter, was soll der Schwachsinn einfach bei einem Showspiel, wo keine Defense gespielt wird, so zu tun, als würden wir eine Taktik spielen. Die Leute haben nie miteinander trainiert. Der Coach kann... Doch, es gibt doch All-Star-Training. Ja, aber nicht. Das kannst du nicht vergleichen mit einem Training zu einem normalen Spiel. Ja, das ist ja richtig, aber das könntest du beim All-Star-Game sowieso nie, Ralf. Ja, aber ich erwarte von Spielern, dass die auch ohne eine feste Vorgabe, wenn so einem Showspiel, trotzdem zu wissen haben, wie kann ich denn mal am besten laufen, um dem mal einen freien Wurf zu machen. Die haben alle einen vernünftigen Basketball-IQ. Die spielen ja Setplays häufiger mal floppy und tralala. Das sind aber die absoluten Standard-Setplays, die du hast. Also, wie gesagt, du hast ja das All-Star-Training Samstag früh und Sonntag früh, wo die meisten Spieler entsprechend nur hingehen. Aber klar, die spielen halt nicht permanent zusammen. Die meisten zumindest, und trainieren entsprechend noch nicht permanent zusammen. Also musst du quasi auf die absoluten Basics zurückgehen. Aber wie gesagt, da muss ich nicht so tun, als würde ich hier auf Taktik im vollen Spiel machen und die vollen Auszeiten nehmen, wie ich es in dem Ligaspiel machen würde. Das geht mir einfach nicht in den Kopf. Entweder ich mache komplett Show oder ich mache es wieder wie in den 90ern und versuche wenigstens ein bisschen zu gewinnen und nicht... Was ich mir gut vorstellen kann, wir schalten mal einen Gang zurück, weil Kobe hat ja sein letztes Spiel. Würde mich nicht wundern, wenn das intern so abgesprochen war. War es doch am Ende egal, wer gewinnt. Vor 20 Jahren hieß es noch, ja, jetzt zeigen wir doch mal dem Osten, dass wir besser sind oder umgedreht. Und jetzt geht es darum, jetzt zeigen wir doch mal ein bisschen den Fans ein bisschen Show und ein bisschen hier, ein bisschen da. Also wie ihr hört, ist Ralf extrem stinkig. Das ist so ein Thema, das geht ihm nah an den Nieren. Ja. Was ich vorhin gerade sagen wollte, ich hatte es ja schon angesprochen, als Ralf vorhin was gesagt hat. Es gibt ja, wie gesagt, auch noch andere All-Star-Events. Ich sag mal so, da können wir ja mal, wir haben sie alle schon gesehen. Insofern können wir da auch unseren Saft mal dazu geben. Also wie Ralf schon gesagt hat, lustigerweise, obwohl wir davon nicht viel erwartet haben. Ich habe überhaupt nichts, aber das ist auch so große Scheiße. Fanden wir beide Celebrity All-Star-Game sehr unterhaltsam. Natürlich nicht nur durch den Schnulli von Kevin Hart, der war so und so unterhaltsam, aber generell auch die Celebrities haben tatsächlich versucht, Basketball zu spielen. Was ich sehr gut fand, einige davon hatten nicht nur sehr gute Ansätze, sondern hatten wir gesehen, Talent bzw. Erfahrung aus der Jugend, wie zum Beispiel Vin Butler, glaube ich. Ich glaube, Vin Butler, das ist so ein langhaariger Musiker aus Kanada. Oder auch die Zwillinge, die, was du meinst, irgendwie in Kanada Häuser bauen. Ja, die kaufen Häuser, motzen sie auf, so und verkaufen rum. Sie dann wieder. Die waren super, Sudakis. Es war ein junger Tennisspieler. Nee, der Tennisspieler war der eine. Warte mal, ich suche jetzt mal den Namen raus hier. Genauso gab es auch so einen chinesischen Rapper, der mir persönlich auch relativ gut gefallen hat. Einfach, der war beweglich, der hat ein bisschen was versucht. Klar, wir haben natürlich unseren Spaß auch an unseren alten Lieblingen wie Fox, Bogart, Bogart, Henry ja. Bogart, Jane Fonda. Ne? Maxi Boggs muss ich sagen, wobei... Das hatte ich damals, das haben auch dann die Kommentatoren festgestellt, das habe ich ja, das habe ich aber auch zu Ralf gesagt. Während Tracy McGrady sich mal ordentlich ein paar hat gucken lassen, nicht nur davon, dass er ständig geworfen hat, sondern dass er auch mal Kevin Hart so richtig schön abgepostet hat, genau wie Rick Fox es dann später auch noch gemacht hat, muss ich, Moment, jetzt haben wir den Namen, Vin Butler. Vin Butler war der MVP, das war der langhaarige Musiker. Wer auch dabei war, wer es nicht mitgekriegt hat, Anthony Anderson. Von dem war ich aber enttäuscht, weil der galt ja vorher als Player to Watch. Ja, also da Chauncey Billups und Maxi Bogues, die Ex-Profis oder NBA-Legenden für das Team USA. Wobei ich eben sagen muss, die haben sich zu Anfang sehr zurückgehalten, ein bisschen sehr vornehm zurückgehalten. Nach dem Motto, wir lassen mal die anderen ein bisschen machen. Mhm. Nick Cannon, der sagt vielleicht auch einigen ein bisschen was. Schauspieler Elena Deladon, in die Ralf sehr verliebt war. Jetzt übertreibst du mir nicht, aber halt ist ein der aktuelle MVP von der Frauen-NBA und hat gut gespielt. Man war es natürlich erstmal überrascht, wie groß sie war. Hier fand ich es nur ein bisschen schade, das sehe ich jetzt auch gerade, wo die Teams gegenübergestellt werden, dass die, bei dem Team Kanada halt nur eine ehemalige WNBA-Spielerin war. Und wenn ich mich recht erinnere, war es die letzten Jahre wenigstens, dass da auch eine aktive war. Also da war, man hat es aber gemerkt, die beiden haben sich zurückgehalten. Ich glaube, im vierten Viertel hat dann Deladon mal ein bisschen gezeigt, warum sie MVP ist. Bei den Frauen als... Aber hätte mehr kommen müssen. Richtig. Wer nicht viel gezeigt hat, sich aber eingewechselt hat, weil er gemeint hat, er ist die einzige Rettung für Team USA, war Kevin Hart, der eigentlich Coach war. Hat aber noch 6 Punkte gemacht oder 7? 6, glaube ich. Ja. Nee, 7 stimmt, der hat ja noch einen Freiwurf gehabt. Prall war es trotzdem nicht, verglichen mit dem, was er vorher angekündigt hat. Als vierfacher MVP. Ja, als vierfacher MVP. Wer stark war von außen, wo wir beide immer mit der Zunge geschnitten haben, war Jason Sudeikis. Der Actor-Comedian kennt man vielleicht auch, also Schauspieler-Comedian. Und der Mann von Olivia Wilde, weil wir die ganze Zeit überlegt haben, wer ist diese Frau, die sie da immer wieder einblenden, die neben Spike Lee sitzt. Und es ist Olivia Wilde, auch bekannt als 13 von Dr. House. Jedenfalls Jason Sudeikis ist fein. Kommen wir mal zu den Kanadiern, wie gesagt. Die Rick, kennt keiner. Rick Fox hat so gut wie nie gespielt. Und wenn er mal reinkam, sah er entweder fett aus oder hat mal einen Move gemacht. Aber er hat Ringe. Mehr als LeBron. Aber viel war es nicht. Tracy McGrady, wie gesagt, hat relativ lange gespielt, muss man sagen. Hat seine Sache recht gut gemacht. Hat sich mehr so ein bisschen als Point Guard etabliert gehabt. Im Spiel Win Butler, wie gesagt, MVP geworden. Aber saustark. Also Post-Moves vom Feinsten. Ja. Up and Under, Dreamshake, Hookshot. Double-Double hatte er. Ja, 17 Punkte und 14 oder 15 Rebounds, also das war wirklich saustark. Bei einer guten Quote, also ich habe es nicht gezählt. Vor allem, er hätte locker 20 oder 25 Punkte haben können, denn er stand fast ständig an der Freiwurflinie. Die sahen nur alle gut aus, die sind fast alle hinten an den Rim dran geknallt und wieder raus. Also Drake war Head Coach, Drake sagt vielleicht einigen was, Rapper und Minority Owner von Toronto Raptors, denn wie die meisten von euch sicherlich wissen, war das All-Star Weekend in Toronto, Ontario in Kanada. Das erste Mal, dass das All-Star Game outside of the US stattgefunden hat. Ansonsten, wir hatten für die Tennisfans unter euch, hatten wir dabei Milos Raonic oder Raonic, weiß nicht genau, ob man das zusammen ausspricht. Der war auch nicht schlecht, der hat sogar gedankt. Ja. Das war der einzige Dank im ganzen Spiel. Wer so eine Art Dank quasi versucht hat, aber es ist dann ein Layup geworden, aber immerhin. Ein Alley-Oop zu sich selber, Tracy McGrady, in den ersten 5 Minuten. Alley-Oop ans Brett, also quasi Pass ans Brett zurück und dann einen schönen Layup gemacht, sah sehr schick aus. Also das war wirklich ein Spiel, wo ich sagen muss... Der fiel nicht nur auf seine pinken Schuhe. Genau. Pinke Schuhe, genial. Kevin Hart, rote Schuhe, genial. Ja. Aber wie gesagt, das war ein Spiel, das hat wirklich auch Spaß gemacht zuzugucken. Assistant Coaches, kann man auch noch nennen, die haben zwar nicht viel gemacht, außer Andre Drummond, der hat mal eine Auswechslung gemacht und ein technisches Foul gekriegt. Andre Drummond war Assistant Coach für die USA, genauso wie Becky Hammons. Die kennt man vielleicht, die ist der erste weibliche Assistant Coach in der NBA und war auch der Head Coach für die San Antonio Spurs in der Summer League und hat mit denen die Summer League Las Vegas gewonnen. Auch da erster weiblicher Head Coach. Und der dritte Assistant Coach für die USA war Isaiah Thomas. Bei Team Kanada hatten wir Steve Nash, den werden einige noch kennen. NBA-Legende DeMar DeRozan, Spieler von Toronto Raptors. Und José Bautista, Major League Baseball All-Star und einer der ganz großen Stars dort momentan. Wer sich da ein bisschen auskennt, dann wird der Name sich. Wir haben nur mitbekommen, sagen. Er spielt für Toronto. Ergibt ja Sinn. Genau. Dann gab es natürlich auch noch den Drei-Punkt-Contest. Der muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn Gordon und Lavin nicht so eine Show abgezogen hätten, ja. Wenn der Slam-Dunk-Contest so durchschnittlich gewesen wäre wie immer, hätte ich wirklich zugestimmt. Der war spannend. Denn Kenny the Jet Smith hat nicht umsonst in der Live-Übertragung gesagt, normalerweise müsste der Dreier-Contest das Ende des Samstags einläuten, weil der eigentlich das absolute Highlight ist. Gewonnen hat Klay Thompson vor seinem Kumpel Steph Curry und Teamkollegen. Lustigerweise Klay Thompson mit derselben Quote im Finale wie Stephen Curry letzte Saison. Wer auch im Finale war, für mich nicht überraschend, für Ralf vielleicht schon. Ja, Devin Booker. Der hat es aber ziemlich spannend gemacht beim Tiebreaker in der ersten Runde. Er hat James Harden und JJ Redick aus dem Tiebreaker rausgeschmissen. Mit dem letzten Wurf. Ja, wobei man sagen muss, also sagen wir mal, bis auf Lowry und Middleton war das, und McCollum war so, war das eigentlich eine starke erste Runde. Harden, Booker und JJ Redick, beide, alle 3,20. Klay Thompson mit, ich glaube, 23, ne? Ja. Und Steph Curry mit 22. Irgendwie so, ja. Und die anderen dann nur so, ich glaube, 13 und 14. Ich glaube, Middleton mit 14, McCollum 13 oder umgedreht. War jedenfalls genug Abstand. Also es war auf jeden Fall trotzdem eine starke erste Runde. Ja. Wir haben da echt mit den Ohren geschlackert, bis dann Klay Thompson angetreten ist im Finale. Also das war schon eine ganz, ganz starke Leistung. Apropos Dreier, ihr solltet euch dann, wenn ihr euch schon mal alles reinzieht, dann auch mal angucken, Kevin Hart gegen Draymond Green. Ja. Denn Kevin Hart hat mal auf Twitter, so wie er halt nun mal ist, die große Fresse gehabt, hat Green zum 3-Point-Contest herausgefordert. Und ich weiß nicht, ob es Green zu locker genommen hat oder ob der einfach mal nicht richtig warm war, aber irgendwie hat er nur 12 Punkte hingelegt und Kevin mit den Hart letzten zwei Würfen mit dem Moneyball knackt Kevin Hart noch mit der Shotclock das Ding und kriegt sein Unentschieden. Und da, Hut ab, Christoph hat auch gesagt, das könnte er packen. Ich saß da, so, ey Junge, der hat doch im Spiel kaum getroffen, außer aus 3 Metern Entfernung. Und dann haut er dem so 12 Punkte rein und ihr erinnert euch, der letzte im 3-Point-Contest der Profis hatte 13. Vor allem, ein Punkt Unterschied. Eins möchte man sagen, wer Kevin Hart nicht kennt, soll ja Leute geben, die Kevin Hart nicht kennen, den Stimmt, Komiker. Ja. Kevin Hart ist nur gefühlt 1,54 Meter groß. Also für den ist das natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, gerade im Dreier-Contest. Ganz anderer Wurfbogen. Ganz anderer Wurfbogen, ja. Ganz andere Sprünge und so weiter und so fort. Also stark. Generell muss man sagen, wenn ihr die Chance habt, Spox zum Beispiel, ich weiß nicht, wie lange es noch on ist, hat den 3-Punkt-Contest und die Skills-Challenge, die war jetzt, die eigentlich auch ganz nett war. Schönes Finale. Relativ kurz, schönes Finale. Carl Anthony Towns, denn diesmal war die Skills-Challenge geteilt. Big Man und Small Man. Carl Anthony Towns ist ins Finale gekommen gegen Isaiah Thomas und hat dort allen Ernstes den kleinen Isaiah Thomas besiegt. Also das, wie gesagt, auch das lohnt sich anzugucken. Das war ein Celebrity-Game, Skills Challenge und Three-Point Contest. Definitiv, wenn ihr die Chance habt, wie gesagt, guckt bei Spox, guckt mal bei Reddit zur Not nach, ob da in den NBA-Threads vielleicht irgendwo Zusammenfassungen zu finden sind. Wenn ihr es hinkriegt, euch das in voller Länge anzugucken, dann nehmt die Chance wahr. Es lohnt sich wirklich. Wie gesagt, gerade beim Rising Stars Game zum Beispiel, aber auch bei den anderen, man kann vorspulen. Ihr müsst euch nicht durch die Werbepausen und dergleichen quälen. Und Auszeiten. Dann habt ihr vielleicht 3-3,5 Stunden wirklich super Programm und dann zum Abschluss zieht euch den Dunk-Contest rein. Wenn ihr wollt, könnt ihr zwar nur die erste Runde die Vorrunde überspringen und euch nur das Finale angucken, wobei auch in der Vorrunde, muss ich sagen, hat Lavin ein paar richtig geile Dinger hingehauen. Und Drummonds Ideen waren auch super. Ja. Aber wie gesagt, die Umsetzung war mal das schwierig, wobei das mit Steve Nash fand ich ziemlich cool. Wenn der erste Dunk von Drummond geklappt hätte. Ja. Den er dreimal versucht hat. Das wäre ein 50er gewesen, gerade für einen Big Man. Der hat sich halt mit seinem ersten Dank quasi die Chance versaut, ins Finale zu kommen. Wie gesagt, also von Will Barton hatte ich persönlich mehr erwartet, gerade wenn man sieht, was der Ingame schon abzieht. Levine hat das gemacht, was nötig ist, um ins Finale zu kommen. Ja, aber ich hätte es Gordon gegeben. Gordon ähnlich, auch das gemacht, was nötig war, um ins Finale zu kommen. Drummond, wie gesagt, hat ein bisschen Pech mit seinem ersten gehabt und noch mehr Pech mit dem zweiten. War halt schade, gute Ideen dabei und gerade für einen Big Man sehr beweglich. Mhm. Das Finale war dann aber auf jeden Fall seine. Also persönlich, wie gesagt, ich sehe es wie Ralf. Ich hätte es Gordon gegeben aus dem einfachen Grund, weil ich finde das immer ein bisschen fragwürdig. Levine hat quasi drei Dunks hintereinander gemacht, was alles quasi Freiwurflinien-Dunk waren. Dunks waren ein bisschen davor und hat dann eine leichte Variation reingesetzt, wo ich halt sagen muss, okay, du hast uns jetzt in demselben Contest viermal gezeigt, dass du von der Freiwurflinie danken kannst und hast das jedes Mal leicht abgeändert. Da fehlt mir irgendwo die Kreativität. Ja, man könnte auch sagen, Aaron Gordon ist dreimal über Leute gesprungen. Der Unterschied ist halt, wie er es gemacht hat. Richtig, er hat sich was einfallen lassen. Und auch der improvisierte Dunk, der dritte. Oh ja. Da muss man ganz ehrlich sagen, da haben wir alle nicht verstanden, was Shaq da gemacht hat. Shaq hat die 10 gegeben. Das waren die anderen. Ach stimmt, Shaq war der andere. Shaq hat mal woanders die 9 Uhr gegeben. Shaq und Magic Johnson haben dem letzten Dunk von Gordon, der quasi aus dem Nichts kam, so ein bisschen. Also den mussten sie sich ausdenken, weil da hatten sie nicht mehr übrig. Normalerweise hast du zwei Dunks im Finale. Dann gab es eine Verlängerungsrunde. Auch die waren 50er Dunks. Also hatten wir dann zu dem Zeitpunkt 6 perfekte Dunks. Plus dann eben noch den letzten Dunk. Gordon geht zuerst. Das ist wirklich ein schöner Dunk gewesen. Das war eine Hommage an Dominic Wilkins 1988. Wirklich ein tolles Ding, sehr athletisch, sehr kreativ, gut ausgeführt und eigentlich in jedem Jahr eine klare 50. Magic und Shaq haben es auch so gesehen. Die Kimbay, Tracy McGrady und George Gervin haben es nicht so gesehen. Dann kam Levine, wieder ein Freiwurflinien-Dunk, leicht abgeändert und der kriegt eine 50. Wie er das auch sollte, bin ich ganz ehrlich. Der Freiwurflinien-Dunk ist eine automatische 50. Aber Gordons war auch eine 50. Vielleicht hat er dann beim vierten oder beim fünften oder sechsten Dunk verloren. Persönlich hätte es auch da wieder einen Teil geben sollen. Das war ein 50er Dunk. Und wenn dort nicht George Gervin, Tracy McGrady und die Kimbe Mutombo gesessen hätten, sondern Michael Jordan, Dominic Wilkins und Dr. J, dann wäre das in der 50 gewesen. So. Aber ist nun mal, wie es ist. Es war auf jeden Fall ein schöner Contest. Man sollte alleine bedenken, dass Levine in den ganzen Durchgängen fast nur 50er hätte und nur ein 49er. Also wie muss ich so vorstellen, eine 50 ist perfekt. Und er hat von seinen 2, 4, 6 Dunks 5 perfekte und einen mit nur einer 49. Und auch Gordon in der ersten Runde von möglichen 194, in der zweiten von am Ende möglichen 200, 197, das ist schon der Wahnsinn. Und das Ding wird hoffentlich noch lange Zeit im Gedächtnis bleiben. Ja, also ich denke persönlich, also es wird ja immer gesagt, was war es, der 2001er? Der McCarter und McGrady? Ja. 2000. Ja, es wird ja immer gesagt, der 2000er ist der große Dunk-Contest, der vielleicht sogar besser ist als der 88er zwischen Spud Webb. Zwischen Spudwood oder Harold Miner, müsste ich nochmal nachgucken. Kann ich auch, ich habe es gerade offen. Sehr schön, ich euch Blödsinn erzähle. Aber dazwischendurch kann ich ja kurz einwerfen, es ist halt immer schwierig, die einzelnen Jahrzehnte miteinander zu vergleichen, weil sich auch die Spieler an sich ändern. Also das, was zum Beispiel in 88 einen Wilkins und einen Jordan hingezaubert haben, oder wie halt Christo den Namen gerade auch genannt hat, Webb, der da auch mit dabei war, das ist vielleicht heutzutage normal, aber für die Zeit war es halt nicht. Also wie gesagt, 88, Jordan, Wilkins, Clyde Drexler und dann einer der späteren Top 2, 3 Spud Webb. Aber vor allen Dingen halt Wilkins und Jordan im Finale, dann im Halbfinale immer noch Clyde Drexler mit dabei. Sagt man generell so, das war sau stark, das war der Stärkste. Und es gibt halt das Argument für den 2000er mit Steve Francis, Vince Carter und Tracy McGrady, dass das entweder der stärkste oder der zweitstärkste war. Ich denke, dieses Jahr haben wir den Dunk-Contest erlebt, der auf einem ähnlichen Niveau war, wenn nicht gar vielleicht noch ein Stück besser. Einfach weil, wie Ralf sagt, man muss sehen, das eine ist fast 30 Jahre her, das andere ist auch schon 16 Jahre her. Das heißt, in der Zwischenzeit ist so viel gemacht worden mit Dunks. Es gab zig Dunk-Contests. Da muss man ganz einfach sagen, in den jetzigen Contests noch 50er Dunks hinzulegen und wirklich, man muss es ja sagen, es war kein Prop, also soll heißen irgendwelche Hilfsmittel-Scheiß. Ja gut, man ist mal über was drüber gesprungen, aber wir hatten nicht so einen Pfeffer, wie wir es damals gesehen haben. Ich binde ein Stofftier an den Rim und hole das mit den Zähnen runter oder ich blase eine Kerze auf den Muffin aus und lauter so ein... Oder springe über eine Motorhaube. Ja, und lauter so ein Schotter. Ja, übrigens, Blake Griffin, falls du das hörst und Deutsch kannst, wenn ich über ein Auto springe, dann über das Dach und nicht über die Motorhaube ist tiefer als deine Standsprunghöhe, du Eierkopf. Da wollte ich nochmal losgehabt werden. Das war für mich übrigens neben... Es gab noch einen Dunk, den ich auch furchtbar fand. Ich denke da an Dwight Howard mit seinem Superman-Anzug. Der Dwight Howard, den fand ich hohl, aber mir ging der mit... wo haben wir denn? Welcher war denn das? Ja, da waren ja viele, wenn man das so sieht. Die nee, wo war denn der mit Blake Griffin? Du warst doch gerade 2-12. Ja, 2-12. 11. 11, 2-11, ja. Das war für mich so ein Ding, wo ich gesagt habe, das kannst du in die Tonne hauen. Alle haben Blake Griffin gefeiert. Das Problem für mich war ganz einfach in dem Ding. Erstens wurde ja gewählt im Finale und zweitens hat JaVale McGee im Nachhinein gesagt, er hatte bloß 3 Dunks vorbereitet und als sein Hauptdunk quasi von Griffin schon in der ersten Runde genommen wurde, musste er dann als dritten Dunk sich einen ausdenken, hatte keinen mehr und das ging ein bisschen in die Hosen, aber an sich... Ja, ich meine, wenn man sich die Vorrundenergebnisse anguckt, der Martin Rosen hatte 94 Punkte, Blake Griffin damals 95. Und es gab ein legitimes Argument meiner Ansicht nach, dass Griffin eigentlich hätte gar nicht ins Finale kommen dürfen. Aus dem einfachen Grund, weil die Dunks nicht so berauschend waren. Denn wie gesagt, er hat ja auch keinen 50er gehabt. Er hat einen 49er und einen 46er gehabt. Also, es gab halt einige Dunks, die... wirklich einige Dunk-Contests, die ich nicht sonderlich prall fand. Wie gesagt, Dwight Howard ist dasselbe, weil für mich ist ein Ball, ein Rim werfen, mit einem Korb werfen, nicht ein Dunk. Ein Dunk ist das Ding dort reinschmettern und nicht aus Gefühl 2 Meter Entfernung zu werfen, ja. Weil ich anscheinend nicht probiert habe, ob ich tatsächlich von der Freiwurflinie danken kann. Aber dieses Jahr muss man wirklich sagen... Pflicht. Pflicht hat uns und die ganzen Events haben uns, wie gesagt, gut gefallen. Zieht sie euch rein, wenn ihr eine Chance habt. Wenn es nur eine Zusammenfassung ist, ist es schade für euch, weil es ist wirklich, man kann sagen, dreieinhalb Stunden wirklich gutes Entertainment. Wenn ihr die Möglichkeit kriegt, zieht euch definitiv die Mavericks, wie heißen sie? Mavs Maniacs oder so ähnlich. Die Mavs Maniacs rein. Die dicken Tänzer von Mavs. Und zieht euch auch die, oh Gott, ich habe vergessen, wie die Überschlagkünstler hießen. Die waren auch von Grizzlies. Genau, die waren von Grizzlies, ja. Übelst genial. Die haben auch einen Fetten dabei. Der macht dort über Handstandüberschläge. Da hat Christoph nicht schlecht geguckt. Alter Schwede, also ich könnte es nicht, ja. Und der wird meine Gewichtsklasse haben. Ist, ja. Wie gesagt, die Show, die Halbzeitshow, da kann man wirklich nicht sagen, ist gut. Und wenn man, wie gesagt, den die Zusammenfassung oder beziehungsweise den Mitschnitt von Spox kriegt, oder aus anderen Quellen und hat da das Glück, dass dort eben nicht in die Werbung geschaltet wurde, sondern quasi die Kamera auf dem Stadion blieb, beziehungsweise auf der Halle, dann lohnt sich das wirklich. Aber wie gesagt, das war mal kurz zusammengefasst quasi. Einen habe ich noch und lieber Deutscher Basketballbund, falls du zuhörst, guckt euch an, was sie zwischen den Spielen gemacht haben. Das ist Basketball-Entertainment. So kriegt man die Leute vor die Glotze und in die Halle, dass sie ein bisschen mitmachen und nicht so ein Kladderadatsch wie bei uns oder bei der EM. Ach ja, Ralf hat sich über den Toronto-Tanz gefreut, weil die Kimbe Mutombo, Victor Oladipo und Jon Stewart und noch zig andere in der Halle plötzlich mal spontan mitgetanzt haben. Ja, Flashmob. Ja, quasi Flashmob-like. Das war auch cool, aber wie gesagt, ich glaube, unsere Probleme mit europäischem Basketball, die können wir mal, ja, mal unterbringen. Wie gesagt, das ist jetzt bloß mal quasi eine Fernsehempfehlung für euch gewesen. Naja, Fernseh in Anführungszeichen. Videoempfehlung, zieht euch rein. Ist wirklich cool. jetzt gehen wir weiter zu der Thematik, die wir ja schon angekündigt hatten, ganz zu Anfang, nämlich Rookies to Watch. Wobei ich aber auch einen drinne habt, das hätte ich dann aber auch später noch angemerkt, der da ein bisschen meiner Meinung nach überbewertet war, aber wir haben uns ja freigelassen, wem uns da, welche Rookies uns für da angucken wollten. Ja, wenn du die trotzdem noch watchen willst, dann, ist ja, es, natürlich. Dann steht das ja dem nicht entgegen. Richtig. Ja, dann ist es halt bloß Rookies, die du nicht so sehr watchen wolltest, wie dir das ursprünglich mal erzählt wurde. Ja. Würde ich sagen, ich würde einfach mal anfangen, da ich auch mit Platz 10 sozusagen das Feld von hinten aufräume. Und zwar mit einem gewissen Justice Winslow, wo man beim der Draft-Pick-Lotterie, also sprich, wo die Spieler gezogen wurden, jeder am liebsten zu Pat Riley gegangen wäre und gesagt hätte, Junge, dein Muscle möchte ich gerne haben. Jedenfalls diejenigen, die dahinter sind, diejenigen, die davor sind, wäre wahrscheinlich jeder hingegangen, hätte gesagt, warum? Besonders sollte man da vielleicht mal einen kurzen Anruf mit den Jungs von den Boston Celtics machen, die, ich weiß nicht gegen welchen Team, aber die irgendeinem Team, die unter den Top 10 waren, ich glaube, 4 oder Picks und ein Spieler oder irgendein Riesending die, angeboten haben, nur um in den Picks hochzukommen und halt um diesen Spieler zu kriegen. Wie man nun mitbekommen hat, hat es halt leider nicht geklappt. Boston hat damit gelebt. Miami hat sich gefreut, denn mit Winslow haben sie einen, finde ich, eher unterbewerteten. Christoph und ich hatten da auch im Sommer mal noch eine kleine Diskussion gehabt, bevor dem Draft-Pick. Ja. In meinen Augen unterbewerteten Spieler, was auch viele gesagt haben, er war eigentlich Top 5 geratet, so von den, ich sag's mal, Experten. Aber überhaupt war der Jahrgang ja an sich nicht schlecht. Jedenfalls, er kam von der Duke-Universität, hatte eine Empfehlung von einer Meisterschaft in seinem, ich glaube, zweiten Jahr mitgebracht. War auch da schon bekannt für sehr gute Defense, aber auch für spektakuläre Offense. Nur mal so als die zwei Werte, die ich mir da rausgepickt habe, hatte halt 12,6 Punkte und 6,5 Rebounds bei knapp 29 Minuten pro Spiel. Hatte dann auch nur 2,1 Assists aufgelegt. Hatte mit 48,6 aus dem Feld, 64 von der Freiwurf war noch nicht so prall. Ihr werdet aber sehen, da hat er gearbeitet. Und 41,8 von der Dreierlinie, eine recht gute Quote. Guckt man ihn jetzt sich bei Miami an. Gerade in den Punkten ist er zurückgegangen. Da hat er jetzt so trotz auch 28 Minuten im Schnitt nur noch 5,7. Hier sollte man ihn aber, finde ich, in Schutz nehmen, denn er ist im Gegensatz zu Duke nicht mehr erste oder zweite Scoring-Aktion. Bei Duke war es, glaube ich, neben Okafor die zweite. Ja. Und jetzt ist er halt am Ende, wenn er auf dem Platz steht, die vielleicht dritte Option, weil es gibt immer noch einen Wade, es gibt einen Bosch. Ich könnte mir sogar einen Dragic, der wahrscheinlich auch nochmal eher eine Scoring. Whiteside wäre ich ja noch drauf hinzugekommen. Und wenn die Bank spielt, ist er maximal die zweite Option, weil dann immer noch einen Green ist, der als Sixth Man für Miami auftritt und dort hauptsächlich die Punkte von der Bank prägt. Rebounds hat er 5,1, also keine so schlechte Veränderung, wenn man überlegt, dass ja der Basketball doch noch ein bisschen anders ist im Vergleich zum College. Wo er arbeiten muss, finde ich, ist definitiv seine Dreierquote, die auf 25,8 eingebrochen ist. Kann aber auch alles noch ein bisschen an dem Spiel liegen, dass er sich noch daran gewöhnen muss. 1,3 Turnover, finde ich, ist für einen Rookie in Ordnung. Wenn man aber bedenkt, dass er nicht den Ballvortrag macht, auch wird das schwierig zu beobachten. 1,3 Assists, auch wieder so die Sache, dass er offensiv nicht so implementiert, noch nicht so implementiert ist, einfach nicht aus dem Grund, weil er es nicht kann, sondern weil er doch, ja gut, irgendwo schon, er muss halt natürlich noch was lernen, aber halt offensiv noch nicht so die so eine Wichtigkeit hat, wie er es halt schon defensiv hat. Er hat gerade in den Anfangsspielen sehr hohe positive Plus-Minus-Ratings gehabt. Also man kann sich das ungefähr so vorstellen, die Zeit, die man auf dem Platz ist, wo da so die Punktedifferenz ist. Oder, nee, das ist nee. Points Responsible for. Was meine ich? Okay, nee, hilf mir mal plus, kurz. Plus-Minus, im Prinzip wird Ballverluste und dergleichen mehr, also Sachen, die quasi dem Spiel schaden, wie zum Beispiel auch wenn dein direkter Gegenspieler Punkte gegen dich macht, wird gegen die positiven Sachen, die du machst, also Assists, Punkte, die du selber hinlegst, Steals und so weiter, aufgerechnet. Das Ganze ergibt dann eine Plus-Minus-Rechnung. Man sagt, je höher man da ist, also im Prinzip, normalerweise geht man davon aus, dass ein Spieler, der jetzt nicht zu viel Scheiße baut, ein Starting-5-Spieler sollte so im Bereich zwischen 15 und 25 liegen. Je höher, desto besser. Alles über 25 gilt als sehr gut, weil das einfach bedeutet, dass du entweder so viele Punkte gemacht hast, dass dein Gegner mit seinen 25 Punkten dir da auch nicht mehr das Plus-Minus-Rating versauen konnte. Oder dass du schlicht und ergreifend den so defensiv kalt gestellt hast, dass der dir quasi auch wieder dein Plus-Minus-Rating nicht großartig verhageln konnte und es deswegen zum Beispiel nicht so ins Gewicht fällt, wie zum Beispiel bei Winslow, wenn du selber nicht so wahnsinnig Richtig. Viele Punkte gemacht hast. Und das ist halt das, er hat ihn in den ersten Spielen, danach hatte ich die Statistik nicht mehr ganz so verfolgt, ich glaube in den ersten 5-6 Spielen 2-3 Spiele gehabt, mit einmal bin ich mir sicher plus 28 und einmal hat er auch plus 30 gehabt. Und ja, also wie gesagt, total unterbewertet. Miami freut sich. Miami kann sich in dem Sinne freuen, dass sie jetzt dadurch einen Like auf Facebook mehr haben, da ich aufgrund des Spielers einfach jetzt auch die Mannschaft verfolge, um den Spieler einfach im Blick zu haben. Und meine Prognose ist, wir haben hier vom Talent her einen zweiten Kawhi Leonard, definitiv. Aber halt immer nur gesagt vom Talent her, das muss ja alles sich noch... ich sag's mal, nicht festigen und beziehungsweise gerade seine Defense einfach auch Bestand halten. Und er muss sich natürlich auch weiterentwickeln, um weiterhin, weil er halt auf Small Forward spielt, Spieler wie dann George, James, Leonard auch selber, offensiv und defensiv das Leben schwer zu machen. Und wer weiß, vielleicht hat auch Miami hier sogar für die nächsten Jahre einen potenziellen Go-To-Guy, den sie gar nicht erst per Trade sich hätten holen müssen. Wobei du sagen musst, also persönlich sehe ich Winslow generell unabhängig von den ganzen Statistiken, den brauchst du dir nur angucken. Winslow hat meiner Ansicht nach so viel athletisches Potenzial. Das kommt noch dazu, dass du einfach eine Basis hast. Es sei denn, du bist Jeff Green, der alle Tools mitbringt, aber 6-7 Jahre in der NBA nicht gebacken kriegt hat, die konstant umzusetzen. Das sehe ich aber bei Winslow nicht. Eins einfach aus dem Grund, weil ich sehe, dass der viel zu ehrgeizig ist, um seine Chancen quasi an sich vorbei schlüpfen zu lassen. Und er auch ein gutes Team hat, finde ich. Also mit Riley oben drüber, auch als GM, hast du, denke ich mal, auch einen, wo du auch mal auf ihn zugehen kannst. Ja, du hast auch mit Eric Spoelstra einen sehr guten Coach, einen sehr modernen Coach. Aber wie gesagt, die athletischen Grundvoraussetzungen sind, die Grundlagen sind so viel besser als bei vielen anderen Spielern, die auf Small Forward oder auch auf sagen wir mal, Oversized Shooting Guards in die Liga kommen, die häufiger eben entweder noch zulegen müssen oder abnehmen müssen. Ich sage da nur Anthony Bennett, der auch Small Forward spielen kann und auch als guter Defender im College galt. Insofern, also die athletischen Fähigkeiten sind definitiv da. Insofern da kann man definitiv drauf aufbauen. Deswegen, auch wenn er für mich Anfang der Saison noch ein bisschen unterm Radar lief, vielleicht habe ich ihn auch ein bisschen als zu überschätzt eingesehen, nach nur einem Jahr im College, muss ich ganz einfach sagen, kann ich mich da revidieren und kann sagen, ja, definitiv. Mein erster Rookie ist Miles Turner von Indiana. Wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, in den anderen Podcasts bin ich ja so ein bisschen wie Shaq in der Hinsicht, dass ich sage, I like to see the big man flourish. Und das gilt halt auch. Also ich mag es, wenn Big Men in die Liga kommen, die... Es gibt natürlich immer Ausnahmen wie Carl Anthony Towns, die reinkommen und du sagst, wow. Es gibt aber einfach auch Spieler, die reinkommen, die Potenzial haben und Potenzial mitbringen. Persönlich hatte ich eigentlich gehofft, dass von Frank Kaminsky bei Charlotte mehr zu sehen sein wird. Das spielt jetzt nicht schlecht für die Minuten, die er kriegt, aber da fehlt mir einfach der Impact. Und bei Miles Turner sind wir mittlerweile einfach bei einem Impact. Er spielt mittlerweile 20 Minuten im Schnitt, was gut ist, vor allem wenn man bedenkt, dass er immerhin nach seinen ersten 9 Spielen 31 Spiele verletzt, 22 Spiele verletzt draußen sitzen musste. 31 Spiele erst diese Saison gemacht. Wie gesagt, was ein bisschen schade ist, aber die Statistiken sprechen meiner Ansicht nach für einen sehr guten, vor allem defensiv starken Big Man. Mit immerhin 1,4 Blocks mittlerweile schon, 5 Rebounds, 54% Field Goal Quote. Was mir vor allen Dingen Hoffnung auf mehr macht, sind jetzt schon die 9,9 Punkte pro Spiel. Das ist eine relativ starke Quote, gerade für einen jungen Center, der zwar einen ordentlichen Jumpshot im Paint hat, einen ordentlichen Fadeaway, der aber vor allen Dingen viel über seine Post-Moves und über seine Athletik macht. Und dass der erstens schon den Touch hat und zweitens auch schon den Drive, diese Offensivzahlen hinzulegen. Und 10 Punkte sind immer 10 Punkte in 20 Minuten. Das macht mir Hoffnung, dass da noch mehr kommt, wesentlich mehr, und dass wir vielleicht mal quasi eine jüngere, ein bisschen athletischere und vielleicht noch ein bisschen versatil, also ein bisschen bessere Version von entweder Al Jefferson oder Marc Gasol sehen, der sich aufgrund dessen, dass er schon einen Jumpshot hat, auch obwohl er halt im kürzeren Bereich ist, aber die Fähigkeiten sind da, der Jumpshot sieht gut aus. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, warum Miles Turner nicht in der Lage sein sollte, jedes Jahr, sagen wir mal, 1 bis 2 Meter dazuzulegen zu seiner Range, also zur Weite, von der er sicher scoren kann. Insofern, das ist mein erster Rookie to watch. Schaut euch den mal an. Indiana diese Saison sich anschauen, ist so und so eigentlich eine sehr gute Entscheidung, weil die einen sehr schönen Basketball spielen. Small Ball, Paul George auf Power Forward, George Hill spielt eine sehr gute Saison auf Point Guard. Die Mannschaft läuft, was sie vielleicht bräuchten, ist ein guter Shooting Guard. Aber ansonsten kann man sich Indiana diese Saison mal wieder angucken. Und ich würde mir jetzt einfach mal als nächstes, beziehungsweise euch auch mal empfehlen, näher im Auge zu behalten, ist der zweite Pick der diesjährigen Drafts, nämlich D'Angelo Russell von den Los Angeles Lakers. Hier einfach aus dem Grund, man hat hier wieder mal die Möglichkeit und auch mal seit langem wieder einen sehr guten, von jedenfalls dem, was er von College mitbringt, Point Guard. Die letzten Jahre waren ja doch eher Big Man Forward dominiert, wenn ich jetzt so an die Top 2, 3 denke. Ja. Außer jetzt seit Kyrie Irving jedenfalls. Ja. Ja. Er hatte von seine Empfehlungsschreiben sah ungefähr so aus bei Ohio State: in roundabout 34 Minuten knapp 20 Punkte, 6 Assists, 5 Rebounds bei 45% aus dem Feld. Ich runde jetzt einfach mal ein bisschen auf. 76% von der Freiwurflinie und 41% von der Dreierlinie. Dass man da hier sagt, ja, das ist ein von den Stats potenzieller Top 3 Pick. Da hast du natürlich dann halt auch ein eigentlich schon gut erkennbares Spielverständnis, gute Beweglichkeit und alles. Hier ist natürlich jetzt das Problem mit der aktuellen Saison. Wir hatten das ja schon mal in einem anderen Podcast angesprochen, dass einfach ein fehlendes Vertrauen vom Coach da ist. Er ihn ab irgendeinem... Sagen wir einfach, wie es ist. Byron Scott ist ein scheiß Coach. Und besonders für junge Spieler. Da braucht man nicht mit fehlendes Vertrauen argumentieren. Byron Scott ist ein scheiß Coach und besonders beschissen für junge Spieler. Das siehst du ja auch, wenn D'Angelo Russell auf dem Feld steht. Der guckt sich ja jedes Mal am liebsten dreimal um, bevor überhaupt eine Entscheidung fällt, weil er Angst hat, dass jede Fehlentscheidung, und das ist meiner Ansicht nach für einen Point Guard absolutes Gift, ja, dass jede Fehlentscheidung sofort dazu führt, dass du auf der Bank sitzt. Ich meine, du musst ja nicht so sein wie Emmanuel Mudiay oder das Glück haben, dass du auf dem Platz alles machen darfst, weil sie dich aufbauen wollen, aber es muss ja ein gewisses Grundvertrauen für einen Point Guard da sein. Man hat es ja dann zum Beispiel, was wir schon euch ja auch empfohlen haben, beim Rookies All-Star Game gesehen, was da für ein Talent eigentlich schlummert, in der Spielübersicht, in der Offense, in allem. Er bringt zwar auch vernünftige Zahlen jetzt, wenn man so halt dem Hintergedanken sieht, dass er eher zurückgehalten wird aus irgendwelchen dümmlichen Gründen, weil der Coach einfach irgendeine dumme Argumentation bringt, ich weiß es nicht. Aber er müsste eigentlich 35 Minuten pro Spiel spielen. Ja, spielt aber nur 27 Minuten, bringt dabei 12,2 Punkte und knapp 3 Assists bei 4 Rebounds auf dem Platz, hat aber halt auch 2,4 Turnover, wo man sagen muss, naja, er macht halt immer bei den Lakers den Ballvortrag, wenn er mal auf dem Platz steht. Das kombiniert mit dem fehlenden Vertrauen vom Coach oder fehlenden Zeit, einfach aus Fehlern zu lernen, bringt natürlich auch hier jetzt keine, ich sag's mal, positive Prognose, dass sich das schnell ändern wird, weil wie soll er denn lernen, wenn er nach gefühlt jedem Turnover so weit wieder vom Platz genommen wird? Ich hoffe einfach, dass die Lakers im Sommer auf die Idee kommen, Mensch, wie wir es mal vorgeschlagen haben, vielleicht hört man uns ja hier zu, vielleicht kann ja Kobe neben Italienisch auch noch ein bisschen Deutsch und hört sich das hier an, die Idee mit Blatt, weil wenn man schon Rebuild macht, kann man auch einen Coach nehmen, der für sowas vielleicht sogar noch ein Talent hat. Immer schön so eine Chance verpasst, wie Scott Skiles zu holen, ja, der als der Talentförderer und Talententwickler in der NBA gilt. Natürlich weiß man, dass man nach 4 Jahren dann vielleicht einen Coach wieder wechseln muss, aber es gibt Coaches in der NBA, unter anderem, man hätte ja auch mal bei einem George Karl anfragen können. Ja, da scheint er sowieso in Sacramento so seine Probleme zu haben. Ja, unter anderem halt Scott Skiles und George Karl, bei denen ganz klar gesagt wurde, und bei denen jeder Spieler sagt, selbst die Alten, das sind Leute, die holst du, wenn du ein Team entwickeln willst und wenn du den jungen Spieler entwickeln willst, weil die haben eben Verständnis dafür, Scott Skiles ist hart, aber der ist fair, der würde Russell nicht rausnehmen. Scott Skiles war selber Point Guard. Der weiß, wie schwierig das ist, gerade jetzt, wenn du zig gute Point Guards gegen dich hast. Zumal man auch irgendwo sagen muss, man hat es immer wieder von gelesen, als Russell dann gezogen wurde, dass auch Kobe gesagt hat, ich werde mich als Mentor hinstellen, und dann fragt man sich halt, das Front Office setzt zusammen mit Kobe und dem Coach sagen, okay, Kobe, deine letzte Saison, wir haben einen guten Point Guard, beziehungsweise er kann ja auch Shooting Guard, aber halt trotzdem erstmal hauptsächlich Point Guard. Nimm den ein bisschen an der Hand, und nach 3-4 Monaten sagt dann Scott, ja, ach komm, setz den auf der Bank. Und ja, also ihr merkt schon, es ist halt immer, Lakers ist so eine Sache, liegen mir am Herzen, aber macht es irgendwie Spaß, den Fans zu sticheln, weil man hat die Talente, man geht aber beschissen mit ihnen um. Und ich hoffe einfach, dass hier mit Russell entweder der nächste Coach, endlich, der hoffentlich bald kommt, das Talent auch richtig fördert, dem die Zeit gibt, dem die Möglichkeit gibt, aus den Fehlern zu lernen. Oder dass man nach den 2 Jahren nicht die Teamoption zieht, weil der Coach den Spieler versaut hat und man kein Potenzial mehr darin sieht und irgendeine Mannschaft sagt, jo, hier, den nehmen wir. Und ich finde, nach 2 Jahren versauten Coach kann man den Spieler auch mit dann, ich glaube, 22, 21 bestimmt noch retten. Also man soll den zumindest nicht abschreiben. Mein zweiter Rookie lief bis vor kurzem, zumindest bis erstmal zum All-Star-Weekend, aber auch überhaupt bis vor kurzem oder sagen wir bis vor 2 Monaten noch quasi unter ferner Liefen. Devin Booker. Phoenix Suns war jetzt, wie gesagt, beim Three-Point-Contest, wo man sehen konnte, was das für ein Shooter war. Und das zeigen auch seine Nummern. Was aber für ihn besonders, also was bei ihm besonders rauskommt, 19 Jahre, dazu noch ein Gardemaß als Shooting Guard von 6'6". Also alles im Load, athletisch auch sehr stark. Relativ schnell trotzdem. Bei ihm, der hat einfach das Glück gehabt jetzt, und das ist ein bisschen böse, also, aber es ist so, dass sich Eric Bledsoe so stark verletzt hat, dass er den Rest der Saison verpassen wird. Dadurch wurde Brandon Knight auf Point Guard geschoben, was meiner Ansicht nach Brandon Knight auch mehr liegt, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und Devin Booker konnte im Prinzip so Sixth Man beziehungsweise teilweise sogar in die Starting Five rutschen. Denn die ersten, sagen wir mal, die ersten 20, 25 Spiele, als eben Eric Bledsoe noch halbwegs nur überhaupt noch da war, reden wir da bei Devin Booker von zwischen 10 und 18 Minuten Einsatzzeit, so in dem Dreh. Und also wie gesagt, weil das schlichtweg häufiger variiert. Mittlerweile sind wir zwischen 23 und 40 Minuten. Average mittlerweile 23 Minuten, das täuscht aber von daher ein bisschen, weil er ja, wie gesagt, zum Anfang der Saison sehr wenig gespielt hat. Quoten, beziehungsweise die Nummern sind jetzt nicht ganz so eye-popping, wie der Amerikaner sagen würde, 10,6 Punkte, 1,8 Assists, 2,2 Rebounds, das ist aber auch nicht weiter tragisch, aus dem einfachen Grund, weil, again, ja, das ist jetzt seine große Chance, den großen Wurf zu landen. Aber auch da sage ich eben wieder, ein Rookie und dazu noch ein quasi ein reiner Shooter und 10,6 Punkte pro Spiel ist meiner Ansicht nach ein gutes Zeichen und vor allen Dingen ein gutes Bewerbungsschreiben fürs nächste Jahr. Dazu kommen 45% Field Goal Quote, was für einen vornehmlichen Jump Shooter auch sehr stark ist, und dazu kommen 40% von 3, und dass er die drauf hat, hat man, wie gesagt, im Three-Point-Shootout gesehen. Für mich Devin Booker definitiv jemand, auf den man achten sollte, aus dem einfachen Grund, weil der momentan Phoenix einziger Lichtblick ist. Dementsprechend Phoenix gucken lohnt sich nicht so wirklich, aber Highlights von Devin Booker gucken lohnt sich definitiv. Schaut euch den Jungen mal an, behaltet den auf dem Schirm. Vielleicht wird das sogar Kollateralschaden, wenn die Phoenix Suns rebuilden und sagen, sie versuchen mal komplett was umzukehren, oder versuchen ihn quasi zusammen mit vielleicht Markieff Morris zu einem besseren Spieler zu machen, im Sinne von um dann Bledsoe und Knight quasi noch einen dritten beziehungsweise einen vierten guten Spieler zur Seite zu stellen. Das wird man sehen. Momentan, wie gesagt, ist er der einzige Lichtblick für Phoenix, so richtig, denn auch Brandon Knight spielt beschissen diese Saison. Insofern guckt euch den Jungen mal an, und dann werdet ihr sehen, was ich in ihm sehe. Genau, mein letzter, wo ich jetzt zwar ihn auf meiner To-Watch-Liste habe, aber auch sage, da gerade To-Watch kritischer ist ein gewisser Manuel Mudiay. Christoph hat ihn ja gerade schon mal ein bisschen angesprochen. Ja. Einfach aus dem Grund, gerade wenn ich halt sehe, klar, viele Point Guards und allen, aber sorry, liebe Nugget-Fans, wenn ihr das zuhört, warum ihr hier so einen gewählt habt und nicht vielleicht einen, der noch immer frei war, einen Justice Winslow, werde ich nicht ganz verstehen können. Einfach auch aus dem Grunde, ich finde es halt ein bisschen schwierig, mich zum Draft zu stellen, wenn ich ein Jahr vorher in China gespielt habe. Nichts gegen die Chinesen an sich, aber ich glaube, hier den Vergleich zu ziehen... Also Donald Trump würde dir da übrigens widersprechen mit nichts gegen die Chinesen. Ja, okay, aber der hört ja hier nicht hin, hoffe ich jedenfalls. Ja, die Stats mit so knapp mit 18 Punkten, 6, 7 Rebounds, 5, 6 Assists im Schnitt. Leider konnte ich jetzt aus der chinesischen Liga nicht wirklich die Turnover-Rate rausfinden von ihm, weil die wollte ich nämlich jetzt noch zu sprechen kommen. Mag ja an sich erstmal nicht verkehrt klingen, aber ja, wie gesagt, ich finde es halt schwierig, da einen Vergleich zu ziehen, zumal man sonst sagt, die Jungs spielen ja eigentlich im College. Es gibt natürlich auch noch mal ein paar Ausnahmen. Ich denke da gerade an den Dennis Schröder, der aber halt aus Europa an sich rüberkam und nicht so ein Hin und Her gemacht hat in Reisen. Braunschweig, Phantoms. Ja, aber nicht so ein Hin und Her gereise gemacht hat wie ein Mudiay, der halt nicht aus College wollte oder dort nicht weitermachen wollte und dann halt nach China ist. Und von China aus als Prunkbrett finde ich schwierig, anstatt sich vielleicht im College zu stellen, was dem NBA-Basketball ein bisschen näher ist als in China. Er hat natürlich, das ist natürlich jetzt der Unterschied zum Beispiel zu dem anderen, den ich gehabt habe mit Russell, die Narrenfreiheit. Ob sie ihm hilft, ist eine andere Geschichte. Er legt momentan 11,4 Punkte, 3 Rebounds, knapp 6 Assists auf. 6 Assists mögen gut sein, auf dem gegenüber stehen aber halt 3,5 Turnover. Also hat er hier fast eine Quote, wir hatten sie ja mal angesprochen, Assist-to-Turnover-Ratio von 2:1. Auf 2 Assists kommt ein Turnover. Es ist eher bitter. Das ist eher bitter, ist noch fast nett formuliert. Schlimmer wäre fast, ist ja nur noch 1:1 oder halt mehr Turnover. Also eigentlich kurz vor dem Kollaps für den Point Guard. Also über 3 Turnover ist eigentlich so und so indiskutabel, unabhängig jetzt von der Ratio. Mhm. Über 3 Turnover und 3,5, also fast 4, das ist einfach indiskutabel. Da brauchen wir gar nicht, wie gesagt, da können wir die Assist-to-Turnover-Ratio hinten rauslassen. Das ist schlichtweg indiskutabel. Also da wirst du auf jeder Position mit solchen Turnover-Quoten um die Ohren kriegen. Er hat es ja sogar geschafft, beim All-Star-Game beim Rookie-All-Star-Game 5 Turnover zu Wobei haben. Er eben auch beim All-Star-Game gezeigt hat, was er drauf hat. Ja, richtig. Das ist halt so. Das Talent ist definitiv da. Was ich ihm persönlich gerne ans Herz legen würde, wenn ich könnte, wäre einfach erstens ruhiger spielen. Da spreche ich aus Bilder aus meiner Amateurerfahrung. Und zweitens ein bisschen mehr, vielleicht fehlt ihr noch ein Tick aufgrund der Erfahrung an Basketball-IQ, um einfach vielleicht dann mal nicht den schwierigen Pass, sondern eher den einfachen Pass zu nehmen und auch ein bisschen besser auf den Ball aufzupassen. Aber nichtsdestotrotz, man wird sich was dabei gedacht haben, 7. Pick ist 7. Pick, ohne Frage, auch wenn ich jetzt vielleicht die Position in Frage stellen würde. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass Denver einfach einen Point Guard wollte und zu dem Zeitpunkt glaube ich einfach, er nur noch das letzte, also der Rest von Point Guards war, die noch einigermaßen gut qualifiziert waren. Müsste man jetzt den kompletten Draft? Das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sehen. Das ist ja uninteressant. Mudiay war aber von allen hoch gerankt und das hat einfach was damit zu tun, die Größe, die Athletik, das ganz offensichtliche Spielverständnis. Ich meine, woran sicherlich viele seiner Turnovers liegen, hat man eben auch im Rookie Challenge, also im Rising Stars Challenge gesehen. Er versucht irgendwo zu viel und oftmals zu künstlerisch, wenn wir es mal nett sagen wollen. Er versucht einfach in gewisser Hinsicht häufig zu viel, meint viele Pässe zu gut, schätzt die teilweise falsch ein. Ich sag mal so, wenn von den Turnover-Pässen, die, wie gesagt, er auch im Rising Stars-Spiel hatte, wenn davon die Hälfte so angekommen wären, wie sie gedacht waren, dann würden wir vom Nachfolger von Magic Johnson reden. Weil, wie gesagt, das Auge, überhaupt erstmal die Spielsituation wahrzunehmen und dann die Eier, den Pass so zu spielen, das stimmt natürlich. Die sind schon mal da. Das Scoring ist auch so eine Geschichte, der hat halt einfach keinen Wurf. Das war aber vorher klar, dass man daran mit ihm arbeiten muss. Aber auch da sage ich eben, wie bei Justice Winslow, die athletischen Fähigkeiten sind erstmal grundlegend da. Und was für ein Point Guard, wie beim Small Forwards würde man sagen, Defense, die ja bei Winslow da ist, das Talent dafür. Und bei Mudiay kann man eben auch sagen, das Auge für den Pass, für den Mann ist definitiv da. Insofern hoffe ich mal, dass die Saison jetzt quasi er sich so ein bisschen aus den Turnovers rausspielt, langfristig, und dann eben die Summer League nutzt, um dann auch zu zeigen, dass er mehr kann. Denn auch Point Guards haben eine geringe Halbwertszeit in der NBA, selbst wenn sie talentiert sind. Ja. Mein letzter Spieler ist gleichzeitig, wie Ralf nimmt Moody ein, weil er sagt, das ist quasi überbewertet gewesen in gewisser Hinsicht. Ich nehme einen Spieler, der ausgebuht wurde vom eigenen Team, als er gedraftet wurde. Kristaps Porzingis, der Singer, das Einhorn, ja, wie Kevin Durant ihn genannt hat, der Unicorn. Der Singer, wie gesagt, ausgebuht worden von den New Yorkern in New York während des Drafts. Keine Sau kannte ihn, keiner wollte ihn kennen. Ich kannte ihn, ich fand ihn geil, schon immer, seit ich das erste Mal Videos von ihm gesehen habe. Wusste auch, dass der in der NBA absolut einschlagen wird, aus dem einfachen Grund, weil er alles mitbringt, was man auf seiner Position mitbringen muss. Insofern für mich ganz klar, so wenn Carl Anthony Towns nicht wäre, für mich ganz klar Rookie of the Year, alleine aufgrund der Erwartungen, die er quasi übertroffen hat und dem Impact, den er hat. Also es geht ja schon damit los, dass er Starting 5 ist für einen jungen Big Man mit immer 28 Minuten pro Spiel in 54 Spielen, die er bisher hat. Dazu kommt 13,9 Punkte, 7,7 Rebounds, 1,9 Blocks, 42% aus dem Feld nur, wobei man sagen muss, er nimmt halt auch eine ganze Menge Jumpshots, 35% von 3. Auch das ist jetzt nicht überragend, aber für einen Rookie und für einen Jumpshooting-Big ist das schon anständig, wenn man sieht, dass Dirk Nowitzki selbst in guten Jahren meistens um 38-39% lag. Insofern ist das eine sehr ordentliche Quote. Was mir bei ihm halt einfach Hoffnung macht, oder Hoffnung kann man nicht mehr sagen, weil vieles davon hat er ja schon gebracht, es geht los mit der Größe. 7-3, dazu die langen Arme. Das heißt, blocktechnisch wird er immer da sein. Dazu kommt, dass er einen Körperbau hat, wo ich sage, wo auch viele andere sagen, genau wie bei Anthony Davis, als er in die Liga kommt, das ist ein Spieler, der kann locker 10 bis 20 Kilo Muskelmasse draufpacken, ohne dass ihn das extrem behindern wird. Hat jetzt schon wirklich richtig gute Post-Moves, wunderbare Fußarbeit, wenn ihr mal eine Chance habt, den Knicks zu sehen. Ja, die gewinnen selten, aber ein Knicks-Spiel diese Saison sehen macht meistens Spaß, weil, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, Anthony spielt wesentlich mannschaftsdienlicher. Die haben mit Langston Galloway einen guten kleinen Point Guard, der dazu wirklich sich abkämpft und abstrampelt. Die haben generell ein paar gute Leute auf der Bank jetzt. Und die Triangle funktioniert eigentlich ganz vernünftig in vielen Spielen. Wer aber halt das Highlight ist, ist einfach Porzingis. Das geht los mit Porzingis Blockpartys. Wenn er mal alle einlädt, kommt mal ein Rim ran und ich zeige euch mal, wie das geht. Das geht weiter mit Dunks, die er von der Dreierlinie initiiert. Kurzen Pumpfake, einer geht hoch und der lange Kerl mit 7-3 zieht durch drei Defender und hämmert das Ding über den vierten in den Korb. Dazu kommt, wie gesagt, der wirklich wunderbare Jumpshot, der, wie gesagt, Dirk Nowitzki-like ist in seiner Höhe, in seiner Kurve, wirklich optimal. Wie gesagt, wenn er jetzt noch ein bisschen genauer wird, super, aber generell dazu kommt für mich das Spielverständnis, das er jetzt schon zeigt für die Triangle offensiv, aber vor allen Dingen auch defensiv, wie er aushilft. Das sind alles so Sachen, und er nimmt sich halt nicht so wichtig. Er freut sich, dass die Leute sich mit ihm freuen. Er spielt sein Spiel und das macht er wirklich super. Und das ist für mich der absolute Aufsteiger. Bei Towns wusste man, was man kriegt. Und ja. Bei Towns hätte es nur runtergehen können. Dass es nicht runtergegangen ist, Kudos und all power to him. Ja, super. Das zeigt einfach seine Klasse, auch vom Charakter her. Okafor, da wusste man auch, was man kriegt. Da wusste man auch, dass viele gesagt haben, es wäre für ihn vielleicht gut, noch ein Jahr im College zu bleiben, um noch an ein paar, um an den Jumpshots und dergleichen zu arbeiten und an der Defense. Und bei Porzingis hat man gedacht, der braucht 3, 4, 5 Jahre, bis er in der NBA ankommt. Und jeder war überrascht, dass der überhaupt keine Angst hatte, mit seinem dünnen Körper Körperkontakt zu ziehen. Insofern, das ist für mich ein Rookie, der definitiv ganz, ganz oben auf meiner Liste steht. Und alleine deswegen habe ich große Hoffnung, dass die Knicks vielleicht in 3, 4 Jahren mal wieder ein Team haben könnten, dass die Eastern Conference auf mich. Das würde mich für die New Yorker Fans einfach freuen, weil ich glaube, mit den Brooklyn Nets, aber auch eben mit den New York Knicks seit Patrick Ewing, haben die eine ganz schöne Leidenszeit im Basketball hinter sich. Insofern denke ich mal, wäre es Zeit, dass New würde York auch dem Osten gut tun. Bringt. Würde im Osten gut tun und vor allem in New York als großer Medienmarkt. Ich meine, das ging so weit, dass die letztes Jahr quasi aus der nationalen TV-Verteilung rausgenommen wurden, weil wir gesagt haben, die waren so schlecht, die will kein Mensch sehen. Das ist das erste Mal, seit die NBA das so regelt, dass die New York Knicks aus der TV-Verteilung rausgenommen wurden. Die waren noch nie so schlecht vorher. Ich meine, die Diskussion gab es ja auch um die Lakers letztes Jahr. Aber da hat man dann doch gesagt, naja, gut, Los Angeles und tralala. Aber wie gesagt, guckt euch Porzingis an, wenn ihr noch nicht angeguckt habt. Bombenspieler. Wir machen jetzt mal eine ganz kurze Pause. Und wenn wir dann wieder da sind, ihr könnt jetzt mal kurz aufs Klo gehen. Und wenn wir wieder da sind, gucken wir uns Trades an. Ja. Und überlegen uns mal, wen wir holen würden oder nicht. Ich würde Dwight Howard nicht holen. Bis gleich. I am not a role model. I'm not paid to be a role model. Paid to wreak havoc on the basketball court. Parents should be role models. Just because I dunk a basketball doesn't mean I should raise your kids.